Okay, und wir sind live. Also, willkommen zum dieswöchigen Weltraumaffen-Livestream. Mit dabei sind wie immer Capstock Chris, der Abel als Weltraumaffen-Account, der Doktorand und unser Marsaffe. Und genauso natürlich meine Wenigkeit, der Old Gamer, beziehungsweise manchmal nenne ich mich auch Mondaffe. Ja, diese Woche haben wir einiges zu besprechen. Gut, das haben wir jede Woche. Aber ich werde ganz nostalgisch, denn es geht seit langem mal wieder auch um Gamergate. Das ist aber nur ein Thema. Wir haben auch noch andere Sachen, über die wir reden möchten. Da geht es zum Beispiel um Liebesschlösser und den ersten deutschen IS-Kämpfer. Aber eins nach dem anderen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen mal kurz mit Gamergate an, wenn das für euch okay ist. Ja, warum Gamergate? Also zum einen natürlich feiert Gamergate jetzt sein zweijähriges Bestehen, falls ihr euch erinnert, das Ganze ging im August 2014 los und entwickelte sich quasi von so einer Transparenzkampagne im Gaming-Journalismus zu, also es ging noch eine Metaebene höher und handelte dann quasi am Ende, ja, insgesamt vom Journalismus. Ne? Da wurden auch einige Sachen erreicht. Es wird ja immer gesagt, Gamergate, ja, was machen die eigentlich im Internet, außer sich zu beschweren und so. Aber wie gesagt, da wurden einige Sachen erreicht. Da gab es zum Beispiel Meetings mit renommierten Journalisten. Es gab, ich muss das jetzt gerade mal durch den Kopf gehen, das ist ja alles schon eine Weile her. Viele Seiten haben Disclaimer eingeführt. Viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, ja, funktioniert das eigentlich mit dem ethischen Journalismus? Ist der zum Beispiel mit Opinion Pieces vereinbar? Solche Sachen. Und es gab natürlich jede Menge Gegenwind, leicht zu erkennen an der allgemeinen Meinung zu Gamergate. Aber um das jetzt nochmal im Detail zu erklären, also ich glaube, da brauchen wir einen 10-Stunden-Stream. Falls euch das interessiert, was damals so passiert ist, es gibt immer noch den Gamergate-Deutsch-Kanal, den wir früher betrieben haben. Da sind alle unsere Livestreams aufgezeichnet und vielleicht, wenn ihr da mal reingucken möchtet beim Zocken oder so, könnt ihr das machen. Und So, also wir haben. wer lieber liest, kann das auf gamergateblog.de tun. Da sind auch noch meine Ergüsse aus dem letzten Jahr und einiges an History nachzulesen. Ah ja, genau. Mensch, jetzt habe ich dir so ganz kackendreist den Gamergate-Deutschkanal geschillt und habe dich ganz vergessen als Nein, wesentlichen was, Bestandteil. nicht chill, Sorry. aber da ist halt einiges an Material, wo man, wenn Ja, man nichts über Gamergate weiß, sich. weiß ja. Ich hab ja auch dafür mal kurz geschrieben. Ja. Über die Verende-Jubal-Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay, also wir haben Gamergate-Jubiläum. Schön, dass es diese Bewegung immer noch gibt, auch wenn sie sehr geschrumpft ist. Also nach meiner Einschätzung, wir haben uns ja irgendwann mal losgelöst, weil wir eigentlich das Problem jetzt nicht nur da in der Unterhaltungsindustrie gesehen haben, sondern eigentlich überall. Ja, es sind so progressive, autoritäre Linke, die versuchen, ihre Ideologien durchzusetzen. Und letzten Endes Kulturkampf. Kulturkampf, gegen Aufklärung, genau. Und letzten Endes hat es halt eben dazu geführt, dass wir hier uns in die Weltraumaffen umbenannt haben. Aber es gibt, wir haben es früher mal genannt, ein Happening, ja, wo ich sehr lachen musste. Also eigentlich ist es gar nicht zum Lachen, aber wie sich das Ganze mal wieder ja, gearbeitet hat, ausgerollt hat vor unseren Augen und so, gab es da schon ein oder zwei Sachen, wo man halt hardcore schmunzeln musste, so, ja. Ich erkläre es mal ganz grob. Und zwar gibt es einen Gamergate-Supporter, der nennt sich Mombot auf Twitter. Im Scherz sagt man, das ist eine japanische Hausfrau, die sich verirrt hat und halt über Gamergate twittert und so. Aber steckt ein Mensch mit Köpfchen dahinter. Und der hat halt viele Leute, die gegen Gamergate und für das, was sie stehen, sind, wirklich stark geärgert. Und was uns an den Leuten, also ich sag jetzt uns, weil ich war immer ein sehr starker Gamergate-Supporter, habe immer noch viel Sympathie für die Bewegung. Und auf jeden Fall, was uns immer wahnsinnig gestört hat, war halt eben dieses hohe Ross, von dem gepredigt wurde, wenn wir halt mit der Gegenseite konfrontiert waren. Weil irgendwann hat sich halt eben der Narrativ verfestigt, Gamergate sind die Bösen, die machen nur Scheiße und dem muss man nicht zuhören, weil das sind alles Trolle. Und dieses hohe Ross, von dem halt immer gepredigt wurde, wie soll ich sagen, wurde komplett atomisiert durch eine Aktion, die Mombot gemacht hat. So, was hat unsere japanische Hausfrau getan? Möchte das jemand erklären oder darf ich? Ich denke, du bist da der Versierteste. Ich Ja, würde noch mal okay. kurz was ergänzen vielleicht. Und zwar, Ja. ja, wurde uns ja auch in den deutschen Medien, da unter anderem von von Herrn Kogel und so weiter erzählt, dass ja Gamergate, die sind die Doxen, ne? Also die persönlichen Informationen von Leuten verbreiten und die swatten, also irgendwelche der Polizei gegenüber behaupten, die hätten bei sich zu Hause irgendwelche Waffen gelagert, würden terroristische Anschläge planen oder irgendwas, damit sie dann da mit einem SEK irgendwie die Tür eintreten und so. Und das war ja nie bewiesen, dass da irgendwas von Gamergate jetzt direkt kam, sondern halt irgendwelche Third-Party-Trolls. Und das war ja auch nicht Ziel von jetzt uns zum Beispiel, ne? Also wenn man jetzt nur sagt, irgendwie alle wären da irgendwie für gewesen. Wir ja schon mal nicht. Also wir haben da ja nie irgendwie drüber geredet oder das irgendwie gut geheißen oder irgendwas in die Richtung gemacht. Und so war das halt auch bei den anderen richtigen Gamergate-Supporter nicht. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es jetzt halt eben lustig, was da passiert ist. Mhm. Karma is a bitch, kann man schon mal vorweg sagen. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Genau, und zwar, ja, dieses hohe Ross, auf dem die Leute sitzen, wurde quasi atomisiert. Wie ist das passiert? Mombot hat, ich muss anders anfangen. Es gibt eine Gruppe um eine bestimmte Person, Izzy Galvez, die immer wieder es geschafft hat, auch durch mit so einer gewissen Hartnäckigkeit, wie soll ich das sagen, Leute, vor allem Journalisten dazu zu gewinnen, negativ über Gamergate zu berichten, hat auch sich so, also der hat seine Finger überall drin gehabt, sagen wir es mal so. Und diese Gruppe um Izzy Galvez waren wirklich richtige Hardcore-Anti-Gamergater, wenn man das so sagen kann, ja, oder sind es noch. Die haben wirklich mit allen Mitteln versucht, die Bewegung zu diskreditieren, einzelne Leute sich rauszupicken, fertig zu machen. Und also, wenn ich jetzt anfangen würde, das alles aufzulisten, dann sitzen wir morgen noch hier. Also ihr müsst euch den Typen einfach mal angucken. Googelt mal Izzy Galvez in Verbindung mit Gamergate, dann wisst ihr ganz genau, was für ein Stück Scheiße das ist. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und diese Gruppe, beziehungsweise gewisse Personen aus dieser Gruppe, wie dieser, wie hieß er noch, Matt Myers? Jetzt ist mir fast schon wieder entgangen. Matt Myers, der war es ganz genau. Selbst anderer Spieleentwickler, glaube ich, war das, ja. Der hat halt immer sich damit gebrüstet, ja, Doxing, also das Zusammentragen von Informationen, um halt, das ist so eine Einschüchterungstaktik, ja. Doxing, das machen ja nur Gamergater. Doxing, das ist total moralisch verwerflich. Es gibt keine Entschuldigung, dies zu tun. Ja, und dass da alles natürlich nur leeres Gerede ist, das hat Mombot jetzt bewiesen. Sie, also ich sag jetzt mal sie, ich weiß ja nicht, wer dahinter steckt, der hat quasi einen Tipp aus dem Kreis um Izzy Galvez bekommen, dass diese Gruppe es mehr oder weniger auf sie abgesehen hatte. Und diese Person, die ihr den Tipp gegeben hat, hat sie auch auf eine Idee gebracht. Und zwar hat sie angefangen, im Internet falsche Spuren zu legen. Ja, hat halt eben über Monate, fast ein Jahr hinweg, Accounts gemacht, falsche Informationen, hat halt zugesehen, dass man das einigermaßen miteinander verknüpfen kann, denn das machen Doxer, die gucken sich die Social-Media-Accounts an, die gucken sich Foren-Accounts an, versuchen die Informationen zusammenzutragen, um herauszufinden, wer steckt denn jetzt wirklich hinter dieser Person. Und die meisten Doxer sehen halt eben ihr Ziel darin erreicht, dass ein Dox erfolgreich war, indem sie halt genau sagen können, ja, das ist der Name, die Person wohnt da und da, die arbeitet da und da, Telefonnummer, die ganzen privaten Informationen, die eigentlich, wenn man bewusst anonym im Internet sein möchte, nicht rauskommen sollten. Ja? Und Mombot hat ja quasi auch gesagt, ja, ich habe diesen Account, den ich jetzt hier auf Twitter habe, extra für Gamergate angelegt, weil ich ganz genau weiß, es gibt Leute, die machen Jagd auf bestimmte Personen, gerade wenn die so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in so einer verantwortlichen Position sind, ne? Zum Beispiel Spieleentwickler. Die werden dann halt eben, da wird dann halt die Spielefirmen angeschrieben und gesagt, guck mal, was die hier tweeten. Und ja, die legen es auch ganz genau, also legen es auch darauf an, dass halt Leute gefeuert werden. Ne? Also quasi das, was man Gamergate auch immer vorgeworfen hat. Dafür sind die sich auch nicht zu schade. Ja, aber dafür, dass sie sich nicht zu schade waren, war mal sehr schwer nachzuweisen. Und ja, was ist da passiert? Diese Person, die Mombot den Tipp gegeben hat, war halt auch in einer IRC-Gruppe mit diesen Izzy Galvez-Leuten. IRC ist quasi, kann man sich vorstellen wie ein Internet-Chat, kann man mit einem Klienten drauf zugreifen. Die meisten kennen es wahrscheinlich schon von euch. Und hat da die Chat-Protokolle gespeichert. Ich meine, es war eine Twitter-Gruppe, sorry, Old Gamer. Es war eine Twitter-Gruppe, echt? Ja. Ach so, weil das Format erinnert für mich so an IRC. Ja, das war das japanische Twitter-Format. Das ist irgendwo auch thematisiert worden. Ich meine, also bin auch nicht 100% sicher, aber ich bin relativ sicher, dass es eine Twitter-Gruppe war. Okay. Gut. Dann ist es eine Twitter-Gruppe. Jedenfalls gab es Maruf in dieser Gruppe, die halt, der halt Mombot immer wieder informiert hat. Und dementsprechend konnte Mombot dann auch halt eben handeln. Das ist komisch, Mombot, ne? Auf jeden Fall haben am Anfang diese Leute sogar noch, wie soll ich sagen, Zweifel gehabt, ob sie tun sollten, was sie tun sollten, aber durch gezieltes Zuspielen von Informationen konnte Mombot quasi die dazu so ein bisschen ja, ködern, dass sie halt dem nachgaben und dann ging halt quasi so die Jagd los, ja. So halt irgendwie Facebook-Accounts mit versucht mit Twitter abzugleichen. Ich habe da, also dieses Chat-Protokoll aus dieser Gruppe, das kann man sich auch ansehen, werden wir wahrscheinlich nachher mal verlinken. Da geht dann halt raus hervor, die haben sich richtig Mühe gegeben, halt rauszufinden, wer hinter Mombot steckt, weil diese Person ist halt auch wirklich, ja, den Dorn im Auge gewesen, ne? Und ja, die Leute, die halt wirklich jahrelang halt immer gesagt haben, nein, dieses ganze verwerfliche Handel von Gamergate ist absolut Müll, das darf man nicht, haben sich dann halt eben dazu hinreißen lassen, dass sie versuchen, Mombot zu doxen. Ja? Und das Ganze war natürlich dann richtig ein richtig schönes Geschenk zum zweijährigen Bestehung von Gamergate, als sich dann halt letzten Endes herausgestellt hat, dass sie eben nicht da drüber stehen. Ja, das ist halt das, was man immer vermutet hat, dass es eigentlich die hinterletzten Drecksäcke sind, die gerade diese ganzen Social Justice, diese Values, diese Werte, die bei Social Justice hochgehalten werden, nur benutzen, um sich gegen Kritik immun zu machen und halt um andere Leute anzugreifen. Ja, an einem Punkt in diesem Chat-Protokoll wird sogar gesagt, ja, also jetzt ist rausgekommen, dass wir die Mombot doxen, aber was SJ Twitter, also Social Justice Twitter, schreibt, das ist mir egal. Und dann sagt dieser Matt Maes auch, ja, fuck it, fuck Social Justice Twitter. Ja. Und damit zeigt er auch quasi dann so seine Einstellung zu diesem Ganzen. Und ja, auf jeden Fall, was jetzt noch ein besonderes Schmankerl dabei war, dass eine ganz bestimmte Person noch mit dieser Doxing-Gruppe aktiv war. Zuerst ist mir die gar nicht aufgefallen, einen Namen hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, ja, und zwar, Moment, jetzt habe ich den Vornamen noch auf der Zunge, der war Palle und der Nachname war, müsste ich gerade mal nachgucken, Moment eben, ein Ubisoft-Mitarbeiter. Ja, Vorbereitung ist alles, gell? Moment. Ja, ich muss hier wieder hochscrollen. Ich bin hier wieder in meinem Chat. Einmal mit Profis, ernsthaft. So einmal mit Profis. Ach, das erinnert mich an die alten Gamergate-Deutschzeiten, ne, wo man dann immer durch das Wiki gescrollt hat, weißt du? Dein Mausrad hört sich an wie eine Pfeffermühle. Ja. Ja, das Ding ist auch uralt. Als ich noch jung war, da hatten Mäuse Bälle. Palle Hofstein, so, endlich. Also, der Ubisoft-Mitarbeiter Palle Hofstein war in dieser Docs-Gruppe eben mit aktiv, was natürlich echt krasse Geschichte ist, wenn man bedenkt, ja, was wie heutzutage wie die miteinander vernetzt sind. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dieser Izzy Gelbes hat überall seine Finger drin, hat immer versucht, auch Leute auf seine Seite zu ziehen, die für ihn vom Nutzen sein konnten. Und nicht zu vergessen, dass er auch im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen rumheulen durfte, wie schrecklich genau. Doxing ist und Harassment im Internet und wie also sowas Scheinheiliges. Vor allem sich selbst auch immer als Doxing-Opfer bezeichnet hat, beziehungsweise als Anti-Harassment-Aktivist, ja. Crash Override Network fällt mir da in dem Zusammenhang ein, die er immer wieder geschillt hat und so weiter, ja. Sind nicht sogar Mitarbeiter da? Ich glaube, er ist sogar Mitarbeiter, da hast du recht. Ich muss dazu sagen, für Leute, die es nicht wissen, Crash Override Network oder abgekürzt CON ist ja dieses Ding, was die Zoe Quinn da ins Leben gerufen hat. Die war ja quasi ja, sozusagen der Auslöser von Gamergate, aber halt eben nicht das Thema, und muss dann auch nochmal wieder darauf hinweisen. Und ja, die hatte dann so ein Alibi, also die hatte schon viele Sachen irgendwie, wo sie für Geld gesammelt hat. Und eine von diesen Sachen war halt eben dieses komische Crash Override Network, wo es heute kein Mensch weiß, was das irgendwie tun soll. Und da ist er wohl auch irgendwie angestellt oder Sprecher davon oder Mitglied oder irgendwas. Oder war, haben die sich nicht mittlerweile von ihm distanziert, weil es halt absolut unhaltbar ist? Nee, das war eine andere Geschichte, die ich auch hatte ich auch ins Forum gepostet, schon Anfang der Woche, aber kam auch lustigerweise von Mombot, also es wird echt ein Mombot-Stream heute. Da ging es drum um einen anderen Mitarbeiter von Crash Override, der offensichtlich seine Stellung bei Crash Override und die Informationen über Harassment-Opfer, die er dadurch bekommen hat, benutzt hat, um sich an diese Harassment-Opfer ranzumachen. Also so nach dem Motto hier, das ist echt schlimm, dass es dir so schlecht geht, hast du nicht mal Bock mit mir auszugehen? Ja? Und schlimmer, also die Sachen, die Opfer sozusagen von ihm gesagt haben, waren zum Beispiel, dass er ihnen mit Selbstmord gedroht hat, für den Fall, dass sie ihm nicht irgendwie ihre Zuneigung oder ihre Aufmerksamkeit schenken. Ja? Und deswegen brauchst du eigentlich in so Vereinigungen eigentlich Psychologen und Profis und keine Ahnung. Ja, das haben ja viele Leute von Anfang an gesagt, als Crash Override gestartet. Da ist niemand, der wirklich einen professionellen Hintergrund hat. Und dieser Roberto Marmolejo, das ist der Name von diesem Menschen, der das auch zugegeben hat. Also der hat seinen Twitter-Handle Unseen Perfidy, gelöscht und hat sich mit den letzten Tweets für das entschuldigt, was er getan hat. Und also da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Also hat einfach bei Crash Override auch irgendwas versagt. Und in dem Artikel heißt es auch, Israel Izzy Galvez, ein anderes Mitglied des Crash Override-Tweets, hat geschrieben, dass über 20 Frauen ihm gegenüber gesagt haben, dass Marmolejo sie sexuell belästigt hat. What the fuck? Das ist kein kleiner Fall. Ja. Und lustigerweise ist auch wieder mal ein Phänomen, wie wir es schon öfter gesehen haben, die Opfer von diesem Roberto Marmolejo, wobei ich halt jetzt nicht weiß, wie weit diese Sache gegangen ist oder wie weit er die bedrängt hat, aber ich finde Selbstmord androhen für den Fall, dass man irgendwie ignoriert wird, ist schon eine ziemlich bittere Taktik, wenn man so weit unten ist. Ja. Er ist einfach das Allerletzte, weil ich meine, er hat damit Personen zu tun, die sowieso schon emotional sehr angeschlagen sind, versucht sie dann nochmal emotional zu manipulieren. Ja, ich über musste diese Selbstmordgeschichte. Ich musste an Dogma denken, wo Jay und Silent Bob am Anfang vor der Abtreibungsklinik rumhängen, weil sie denken, es wäre einfach da, irgendwie freizügige Frauen zu finden. Schwede. Also, ein Satz noch bitte. Die Opfer haben mehrheitlich gesagt, das wollte ich noch zu Ende bringen, haben mehrheitlich gesagt, sie waren eher zögerlich dabei, die Beschuldigung gegen den Marmolejo vorzubringen, weil es sich bei ihnen um einen populären männlichen Feministen handelt und man weiß halt, dass das Backlash gibt. Ne? Also so perfide ist das Ganze im Endeffekt, dass die Opfer sogar sich gedacht haben, scheiße, der ist ja so ein toller Typ und der hilft unserer Arbeit und überhaupt und deswegen können wir den jetzt eigentlich nicht bloßstellen. Also da ist alles drin, was die Gegenseite immer behauptet. Also das ist... Und dazu hat Mombot dann noch ein paar Chatlogs gepackt aus einer Gruppe von diesen Leuten. Ein Skype-Chatlog aus dem Crash Override-Chat. Und da sind alle Leute, die wir so kennen, von Sarah Butts über Izzy Galvez, Dan Olsen, Peter Coffin, Chris Clue... Zu der Zeit auch noch Ian Miles Chong, bevor Ian Miles Chong die Seiten gewechselt hat. Also da sind alle Leute unterwegs in dieser Gruppe. Und es geht eben auch im Endeffekt auch nur darum, wie können wir Milo zerstören, wie können wir Hot Wheels, den damaligen hier Betreiber von 8chan, schaden. Also in dieser Gruppe geht es um die gleichen Sachen wie in dieser Zack Attack Twitter-Gruppe, die versucht hat, Mombot zu doxen. Diese Woche haben sie sich wirklich übel demaskieren lassen, die Leute, die immer gegen Gamergate diese Behauptungen aufgestellt haben. Das, was wir all die Monate schon sicher, für uns sicher gewusst haben als Gamergate, nämlich, dass das im Endeffekt die Arschlöcher sind, die die ganzen Sachen machen. Das ist einfach wahr. Punkt. Ich meine, wenn du im Internet belästigst wirst und dann zu einer Vereinigung gehst, wo sie dir helfen wollen und dort dann jemand sozusagen direkt deine Lage ausnutzt, dass du eigentlich Schutz brauchst, das ist eigentlich schon ziemlich heftig. Also ich keine Ahnung, das ist am Arsch. Also ich meine, das ist wie wenn Leute, die einen Herzinfarkt hatten, dann zu fünf eine Gruppe aufmachen und Tipps für Herz-OPs rausgeben. So erinnert mich die Con. Also das sind einfach nur Amateure. Und es ist, keine Ahnung, es ist furchtbar. Ich weiß nicht. Und die Presse wird wahrscheinlich nicht darüber berichten wollen, weil sie dann ihre alten Artikel eventuell korrigieren müssen. Hm. Also das ist halt, keine Ahnung, es ist... Ja. Was kann ich auch kurz was dazu sagen? Also was mir persönlich bei der ganzen Sache auffällt, und ich meine, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Gamergate. Ich studiere jetzt auch ein bisschen länger und ich habe so ein Shift gesehen, dass Leute, ich meine, das sind ja meistens so zwischen 18 und 35, ja, so irgendwie die Welt verbessern wollen unbedingt, dass es wegging von diesem ich bin links und der, was weiß ich, der Marxist und sowas, zu diesem absoluten, krassen Pseudo-Feministinnen. Und die Linken damals, auch so an der Uni und sowas, die Studentengruppen, denen war scheißegal irgendwie zu diskutieren, die haben dich einfach gebrandmarkt als Mittäter dieses schlimmen Systems. Das kann man einfach jetzt austauschen durch Sexismus oder Kapitalismus. Und es passiert eigentlich genau das Gleiche, nur mit einem anderen Branding. Ja, zu dem würde ich zustimmen. Also du sagst einfach nur, anstatt Kapitalismus sagst du Patriarchat und die Männer sind die Bourgeoisie und die Frauen sind das Proletariat. Genau. Also, und dann tun sie damit die Leute fertig machen, stalken und versuchen. Ja, nur wobei ich den Linken, die gegen den, also gegen Kapitalismus und gegen diese 1:99% Sache, denen gebe ich ja zum Teil auch recht und sage, ja, dass diese Unterschiede an Produktionsmitteln, Kapital, Einkommen etc. sind der Grund für viele Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Ja, ja, selbstverständlich. Aber ich mein, objektiv Staat ist halt dagegen für mich nur so ein Phantom. Ja, ja, klar, natürlich gibt es da objektive Unterschiede, aber wie die Leute sich in der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung gegenüber ihre Gegner sind, ist genau gleich. Mhm. Ja, das Problem ist ja auch quasi dieses Ablehnen des Diskurses darüber. Na, also dass man quasi nicht darüber reden kann, weil das Gegenüber ist ja ein schlimmer Mensch und deswegen muss man den einfach nur plattformen und damit ist dann schon alles erreicht. Ich erinnere dann nur an das, kennt ihr Milo Stewart, diese transsexuelle YouTuberin? Ja, leider, oder? Ja. Und die sich dann, die alle bezeichnet als transphob, rassistisch, bla bla bla, und sich dann darüber aufregt, über Harassment und was weiß ich, und Hate Speech und sowas. So what? Was geht denn ab? Du hast gerade 99% der Menschen als Dings, als böse dargestellt und regst dich jetzt auf. Ja, und das ist halt der Weg mittlerweile für viele Leute in so einem politischen System, um sich da halt eben an die Macht zu putschen. Ne? Nicht mehr drüber reden, über gar nichts mehr, sondern einfach nur sagen, so ja, hier, wenn ihr gegen uns seid, dann seid ihr offenbar schlechte Menschen und ja, dann weg mit euch. Ist der totalitäre Flügel der Linken, der sich gerade zeigt. Also, wo sie einfach nur Richtung Diktatur gehen wollen. Ich meine, es gab auch zu Zeiten von der Sowjetunion Linke, die Entschuldigung für Gulags gefunden haben. Und wenn ich mir dann denke, dass da jemand, der Frauen belästigt, in Schutz genommen wird von der feministischen Linken, dann denke ich mir so, ja, okay, ich tut halt dann einfach alles entschuldigen, Hauptsache links. Und es geht halt in die komplett falsche Richtung. Einfach ja, oder wie sie sich jetzt die ganze Woche darüber gefreut haben, über dieses Foto von der Ägypterin, da Beachvolleyballerin, Ja, auch so ein Ding. Das ging ja auch durch sämtliche Medien irgendwie von wegen, und es wurde dann so dargestellt als, ach ja, das ist doch hier die Freiheit, und ja, die Leute behaupten ja immer, dass die Frauen da nichts machen könnten, aber die können sogar Beachvolleyball spielen, ja, ja. Ne, und so ein Kram, wo ich mir dachte, Leute, und vor allen Dingen Ägypten, das ist ja eins von den Ländern mit der höchsten Quote von weiblicher Genitalverstümmelung, über 90%. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es da ein viel größeres Problem gibt als, also jetzt für diese Frau, als nur, dass sie sich diesen komischen Kram da anziehen muss. Das war jetzt aber Hate Speech, so nicht. Es ist halt total krass, weil gerade diese, ich hab ja die Stories von der Uni und so mal erzählt, ja, diese Apologetiker und die ganzen postmodernistischen Denker, die an sich alles selber kritisieren, also wie dieser Mönch bei, kennt ihr diese alten Mönche, die sich so mit der Peitsche ausschlagen, also so selber, wenn sie gesündigt haben, ja. Aber dann der konservativen Gegenseite aus einem aus einem anderen Kulturkreis, aus dem Schutz vor Islamophobie oder so, schützen, obwohl das in ihrer eigenen Kultur für sie eigentlich ein Hassobjekt wäre. Ja. Also das trifft es ziemlich gut, dass die Linke nicht in der Lage ist, den konservativen Flügel vom Islam ordentlich zu kritisieren, sondern einfach nur einen Haufen Entschuldigungen findet, dass, keine Ahnung, Mittlerer Osten wird ausgebeutet und es ist der CIA und keine Ahnung und es ist Geix-Picot-Abkommen, wo die Ländergrenzen gezogen worden sind, und man hat ja extra so gezogen, damit dann verschiedene ethnische Gruppen Konflikte dort haben, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Blame für den Westen, weil der Westen furchtbar ist. Ja, und alle finden Noam Chomsky geil. Dazu gab es einen richtig geilen Text von Slavoj Žižek, falls ihr den vielleicht kennt, der slowenischen Philosophen. Und der hat das mal auf, gerade diese ganzen Postmodernisten und diese Chomsky-Fans, der hat einfach gesagt, der Grund, warum sie das in Verteidigung nehmen, ist eigentlich der Grund, was sie kritisieren, dieses man stellt sich besser dar, der Westen. Also gerade diese ganzen Postmodernisten kritisieren ja immer so diese ganzen, ja, der Westen ist besser, Frauenrechte und sowas. Hä, du stellst dich über die anderen Menschen. Und was bei denen jetzt letztendlich passiert, die stellen sich noch weiter drüber, weil sie den anderen Leuten sozusagen, was weiß ich, den konservativen Muslim-Fundamentalisten, so die Agency abnehmen und für die argumentieren, ja. Also Discrimination of lowered expectation. Soft bigotry of lowered expectation. Das hat man ja, ich will jetzt nicht zu stark abdriften, aber nur kurz, das hat man ja nach jedem Terroranschlag gemerkt, wenn da sowas kommt wie Frankreich ist da selber schuld, weil die haben ja damals das und das gemacht. Oder ein Tornadoflieger fliegt da drüber und dann kommt zum Beispiel Thilo Jung und fragt, ob der syrische Terroranschlag in Ansfelden oder wie hieß das, ein Grund war, weil die wegen dem Bundeswehreinsatz und so ein Scheiß, weißt du, ich meine? Und ja, ich weiß nicht, ich verstehe sowas gar nicht. Ja, dazu passt doch ganz gut hier, dann streue ich das mal eben ein. Dieser Artikel hier von dem Blog Mantau, wo er hier über die linken Probleme mit den Rechten von Männern redet, und da geht es quasi auch um genau diese postmoderne Linke, und halt eben, dass sie mit ihren Privilegientheorie und sowas ankommen, und wenn man dann da also auf konkrete, und es geht ja auch um diese No Hate Speech Kampagne, wo wir wieder auf unserem Thema der letzten Wochen gelandet wären, und er schreibt dann hier halt, dass seine Mutter, die also schon lange in der SPD ist, als sie sich das angeguckt hat, sich da richtig drüber aufgeregt hat, über, also jetzt speziell diese komische Seite, die ja du, Sally, auch schon in dem Stream mal angeschaut hast, da diese Men's Rights Seite, auch dieses Bild hier, die ist ja auch sehr geschmacklos, und das ist halt, also der Tenor dieses Artikels ist halt, dass es halt sehr schwierig bis unmöglich ist, mit diesen postmodernen Leuten in irgendeiner Art und Weise eine vernünftige Diskussion halt über die Rechte von Frauen und von Männern zu führen, weil das halt so ein gefestigtes Weltbild ist mit diesem postmodernen Kram, und also er beschreibt dann hier halt, wie man dann versucht, da über Menschenrechte zu reden, aber das haben die ja schon dekonstruiert sozusagen, diese Menschenrechte. Da geht es ja jetzt hier um Privilegien und deswegen verläuft diese Debatte dann halt im Sand. Also es gibt ja auch keinen wirklichen Lösungsansatz, das ist ja mehr so, was halt eben das Problem bei der ganzen Sache ist. Dieses Privilegien-Meme, ich finde es halt total geil, weil ich habe jahrelang, bevor dieser Feminismus-Scheiß, Pseudo-Feminismus aufkam, das ist genau ein Argument, was du von religiösen Leuten hörst, weißt? So dieses Unsichtbare, du merkst das gar nicht. Man kann's so, hier ist dieses Negativum, du Idiot, merkst das gar nicht. Und da denkst du nur so, hey, what? Ja. Was zum Teufel labert ihr da? Ja, du weißt doch, dass das Privileg ist allmächtig, allgegenwärtig und in uns allen. Amen. Use the privilege, Luke. Ganz kurz einzuhaken, also das Problem ist ja bei diesen ganzen Diskussionen nicht mal unbedingt, dass es verschiedene Weltbilder gibt. Ich meine, das wäre ja noch in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich habe meine Weltanschauung, meine Werte und so weiter und ich diskutiere mit dir dann über deine Werte und deine Weltanschauung. Das Problem ist, dass es halt immer diese moralische Überlegenheit gibt, dass es diese klare Einteilung gibt, okay, das, was wir machen, ist auf jeden Fall auch unhinterfragbar besser. Und deswegen müssen wir auch nicht mit euch diskutieren. Deswegen ist euer Weltbild regressiv, schlecht, frauenfeindlich, was auch immer. Eine Diskussion würde gar nichts bringen, weil wir wissen ja schon, dass wir auf jeden Fall moralisch unseren Positionen überlegen sind. Und das erstickt natürlich von vornherein jegliche Diskussion. Auf beiden Seiten eigentlich auch schon. Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt jetzt für den Red Pill Kinofilm, der jetzt wohl im Oktober diesen Jahres fertig werden soll. Weil die Filmemacherin ist ja quasi auch so rangegangen, dass sie zuerst gedacht hat, das wäre alles irgendwie böse und diese Männerrechtler, die wollen dann nur, die tun nur so, als würde es denen um Männerrechte gehen. Und in Wahrheit wollen sie halt irgendwie Frauen unterdrücken oder so. Aber die selbst Dame hat ja dann gemerkt, auch, dass nicht der Fall ist. Bekommen, oder? Die Filmemacherin hat doch auch, glaube ich, ziemlich viel Harassment bekommen dann. Ja, ziemlich viel Harassment bekommen, vor allen Dingen auch ganz interessanterweise. Deswegen glaube ich halt auch, dass jetzt aus dieser Nummer halt auch nichts weiter werden wird, weil sie halt damals von diesem Betreiber von diesem Rehunted the Mammoth Blog, der hat ja so eine Kampagne dagegen sie gestartet. Dave Futrell, oh Gott. Und genau, und das ist ja, muss man ja auch nochmal sagen, für die Leute, die uns jetzt noch nicht so lange zuhören, das ist ja dieser Blog, aus dem sich hier Radio Fritz für seine Beiträge Informationen holt, wie wir festgestellt haben, als wir da mal angefragt haben. Also, Rehunted the Mammoth ist halt nur so ein komplett einseitiger Feministen-Blog, wo da halt eben Männerrechtsaktivisten im möglichst schlechten Licht erscheinen sollen. Und ja, es ist halt nur irgendwie irgendein Blog im Internet, aber ja, das hat halt das widergespiegelt, was der Autor da bei Radio Fritz, Herr Kogel, sowieso denkt und deswegen hat er natürlich das dann halt als Beleg dann genommen und das hat scheinbar auch gereicht, wie man uns da ja mitgeteilt hat aus der Redaktion. Journalistische Qualitätsarbeit. Ja, anders kann man das nicht nennen, das ist... Leider heute ist das schon journalistische Qualitätsarbeit, wenn man sich wenigstens den Futrell raussucht. Man hätte ja auch einfach den Wikipedia-Artikel abschreiben. Immerhin haben sie eine Quelle und sich einfach nur ausgedacht. Oh, unglaublich. Ja. Stille? Ja, ich habe jetzt, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Gibt es noch was zu sagen zu der Humboldt-Geschichte? Ja, die Sache ist halt auch mit diesem Hofstein, ne, dass man ja eigentlich, also ich muss zugeben, mein Finger hat gezuckt, irgendwie eine Mail zu schreiben oder bei Ubisoft Bluebyte anzurufen, aber im Endeffekt, was können die machen, außer ihm halt irgendwie rausschmeißen und das ist halt auch nichts, was ich will. Ich bin nicht der Meinung, dass jemand, der anderer Meinung als ich ist oder einen Fehler macht, halt seinen Job verlieren sollte. Naja. Aber ihm immer eins hinter die Löffel hätte ich ihm schon gern gegeben, aber es gibt da einfach keine Handhabe, wo man sich nicht die Finger bei schmutzig macht. Und Besser als halt, die Leute, die man bekämpft, danach sollte man schon irgendwie streben. Wenn es jetzt während seiner Arbeitszeit gewesen wäre, das ist sozusagen, weißt du, wenn du jetzt in einem Supermarkt arbeitest und so eine Karte hast, die da reinsteckst und dann sozusagen deine Arbeitszeit aufgezeichnet wird und der dann in den Regalen rumläuft und dann, keine Ahnung, jemand mit einem Vivian James T-Shirt sieht und sagt, ah, ich fick dich, ich guck, dass ich über die Kassiererin deine Kontodaten bekomme und ich werde mich bei dir rächen für Vivian James. Das wäre was anderes, wie wenn er sozusagen in seiner Freizeit ein Arschloch ist. Ja, natürlich. Da muss sich dann Mombot überlegen, ob sie sozusagen rechtlich gegen ihn vorgehen will, aber sozusagen dann als Mob anzukommen und bei Blue Byte anzurufen und zu sagen, hört mal zu, so nicht. Also im Endeffekt würde er dann wahrscheinlich entlassen oder so, eventuell oder auch nicht, aber so sind wir halt nicht. Also Also ich weiß auch nicht genau, welche Position bei Ubisoft er hat. Ich habe es irgendwie im Hinterkopf noch gehabt. 2015 war das, glaube ich, Anfang letzten Jahres, wo er mal irgendwie meinte, ja, Gamergate hätte gar keinen ökonomischen Einfluss und die ganzen Entwickler, die sollten sich gar nicht um die Bewegung kümmern und so. Ja. Darüber wurde ja auch Artikel geschrieben, falls du dich noch erinnerst. Aber ich weiß, ist er Creative Director. Creative Director, okay. Ja. Und dann erinnere ich mich halt noch, dass er halt Crash Override Network geschillt hat. Im Endeffekt würde ich mal so sagen, ihm wurde ja jetzt ordentlich eingeschenkt. Ja, und ich meine, man muss ja jetzt nicht die Leute, wie sagt man, existenziell vernichten oder so, denen ihre Arbeit nehmen und sowas alles, weil das machen andere Menschen. Ja, aber da kann man drüber stehen. Ich denke mal, er hat jetzt ordentlich einen auf den Sack gekriegt und das wird ja auch noch lange, wird ihm wahrscheinlich auch noch lange nachhängen. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, viele Leute werden das nicht so schnell vergessen. Ja. Ja. Und zu den Reaktionen danach, da gab es ja auch durchaus einige Leute, die gesagt haben, so, naja, so schlimm ist es ja nicht, es hätte ja einen ganz schlimmen Harasser getroffen, was ich beim Mombot überhaupt nicht unterschreiben kann. Und ich verfolge Gamergate schon eine Zeit lang. Also, sie versuchen ja auch dann noch aus dieser Niederlage, haben sie noch versucht, irgendwie danach Triple Down, eine Rechtfertigung. Ganz peinlich einfach. Ja, das ist einfach zu sagen, wir sind verarscht worden. Kudos. Da hat uns jemand schön am Ring durch die Manege geführt, weil was anderes kann man nicht sagen, nachdem jemand einen so übel aufs nichts, Horn genommen hat. Genau, da gibt es nichts, wie man das rechtfertigen kann. Und wenn man versucht, das zu tun, sieht man nur aus wie der letzte Idiot. Also verstehe ich das auch nicht. Ich glaube, einer aus dem Kreis hat eben gesagt, ja, war ganz cool so, hast uns geowned, müssen wir zugeben, aber die anderen waren ja alle gleich, weißt du, hatten dann ihren Schnappreflex wieder und dann kam der Double Down, der Triple Down, Quadruple Down und überhaupt keine Einsicht. Und natürlich kein Artikel auf Kotaku oder... Nein, natürlich nicht. Komischerweise. Auch nicht über die Sache mit den 20 Frauen, die bei Con belästigt worden sind. Hat ja nichts mit Spielen zu tun. Natürlich nicht. Nee, eben. Ja, das ist es halt. Oh Mann. Naja, ja, das war unser, wie sagt man, Wednesday? Wayback Wednesday. Wayback Wednesday, das war es genau. Ach naja, also ich muss auch sagen, ich würde mich schon immer noch als Unterstützer der Bewegung sehen, so ist es nicht. Auch wenn du dich da dafür ein bisschen distanziert hast, wenn die Glut irgendwie wieder aufflammt, bin ich schon dabei. Ich sag mal so, und das sind Grund, viele, offensichtlich. Ja, der Grund, warum ich damals so ein sehr leidenschaftlicher Gamergate-Supporter war, ist auch der Grund, warum ich jetzt auch immer noch den ganzen Bullshit ankreide, den wir in unseren Medien serviert kriegen. Ja. Ne? Und ich meine, je näher man sich mit bestimmten Themen befasst, vor allem den Gendergeschichten, Feminismus an sich, umso mehr deckt man eigentlich auf. Ja? Und manchmal macht es Spaß, oft ist es deprimierend, aber meistens ist der Alltag. Schön zusammengefasst. Ja, was haben wir sonst noch auf der Pfanne außer Mombot-Geschichten? Die Türkei hat innerhalb von ein paar Wochen 84.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ziemlich gute Konjunkturmaßnahmen. Muss man den lassen. Also auf jeden Fall sieht man hier, dass natürlich unsere Lieblingsfeministin eine von unseren vielen, ja auch im Gespräch ist mit dem Easy Galvez. Hier geht es um Twitter Safety und Abuse. Ja, wir haben ja das Mindset in Deutschland genauso. Gemirrored sozusagen, unsere eigenen sozialen. Die haben sich schon lange ihren blauen Haken, habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Tja, wenn man Randy kennt, geht sowas schneller, glaube ich. Ah ja. Wahrscheinlich. Aber die gute Mina Banaschuk war ja auch im Kino die Woche. Ich weiß nicht, ich will das nicht einblenden, weil es sind ja eigentlich Privatgespräche, aber sie hat geweint am Ende von Ghostbusters. Sie hat geweint und gesagt, und es war ein englischer Tweet, und sie hat gesagt, they didn't even want us to have this. Ja. Also das Patriarchat hat alles versucht, um Ghostbusters zu verhindern. Ja. Am Ende haben sie doch gewonnen. Waren die letzten Meldungen, dass der Film noch 70 Millionen Dollar zu wenig, also 70 Millionen Loss für Sony gewesen jetzt wohl. Ja, warte aber, mal, ich hatte aber irgendwo... Tim Furie ist ihr dann gleich beigesprungen und hat gesagt, ich habe auch geweint, weil der Popcorn leer war. Also, und wie die mir die Eier geschossen haben, es war so wunderschön. Ich finde es interessant, wie du sozusagen die Mentalgymnastik hinbekommst, dass so eine Multimillion-Dollar Hollywood-Produktion für deine persönlichen Themen hingestellt bekommst und dann sagst, ich bin hier oppressed. Also da wird mich eine Multimillion-Produktion von den Jesidinnen interessieren in Syrien. So, keine Ahnung, das wäre so mein Pet-Issue ein Stück weit. Vor allem, aber, das ist die Leute lernen einfach gar nichts daraus. Nichts lernen sie daraus. Soll ich dir mal was sagen? Da wirst du gleich kotzen. Ocean's 11 kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja, ja klar. Ja, pass auf. Jetzt wird ein All-Female Ocean's 8 gemacht. Ja, gut, da ist jetzt Anne Hathaway dabei und so, aber dann auch wieder Rihanna, wo ich mir frage, die als Actor, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Also wenigstens Charlize sind auch keine Anzeichen Theron, zu sehen. Warum hat Charlize Theron da unterschrieben? Sandra Bullock. Also ich meine, wenigstens sind bisher keine Anzeichen aufgetaucht, dass es über diese progressive feministische Schiene irgendwie vermarktet werden soll. Ja, noch nicht. Mal so. Ich meine, das war ja sowieso schon ein Remake, ne? Also das Original ist ja, glaube ich, hier noch mit Frank Sinatra und so. Genau. Brad Pack. Ja. Wer weiß, also wenn das nicht so eine ekelhaft anbiedernde Gehirnpower-Scheiße wird, dann kommt da vielleicht auch ein ganz lustiger Film herum, aber es ist ja generell das Problem heutzutage, dass die eigentlich gar keine Ideen mehr haben, ne? Oder ja, es wird genau. Zumindest nicht mehr investiert, um irgendwie, also man traut sich nichts mehr, ne? Es muss alles irgendwie eine sichere Bank sein, es gibt irgendwie nur noch super low budget und super high budget, ne? Und wenn du da so ein paar Milliarden irgendwie raushaust für so einen Film, dann muss der halt auch ein Knaller werden und deswegen kein Experiment. Oh, sorry, was ich da schade finde, ist, wie viele Filme entgehen uns deswegen. Ne? Weil halt Transformers 8 gedreht wird und Batman 15 und das, wie viele Filme, die irgendjemand geschrieben hat, entgehen uns. Ja, so wie das, ich weiß nicht, ich verkläre da so ein bisschen vielleicht die 80er und 90er, aber eigentlich auch nicht, weil da gab es halt unglaublich viele echte Filme, die frisch waren, die ein frisches Drehbuch hatten. Und heute, ich sehe fast nichts mehr. Was, oder wenn es dann sowas ist wie Pacific Rim, dann sagen alle Leute, naja, und rennen in den nächsten scheiß Transformers. Ja, aber ey, weißt du, ich meine, gut, ich weiß, du bist ein Filmfan, du magst die alten Filme auch gerne gucken, so, aber ich sag mal so, als Filmfan gehst du doch nicht ins Kino heutzutage, oder? Du gehst ins Kino, um unterhalten zu werden. Ja, du guckst dir dann irgendeinen so knallbunten Blockbuster an, isst dann eine Tüte Popcorn, bezahlst 2000 Euro mittlerweile, ja, du hast ja gehst gar nicht nach Hause. Die Wahl. Du kannst ja nichts anderes mehr aussuchen. Aber dann gibt es ja auch so schöne Fest, so schöne Sachen wie das Fantasy-Filmfest, Indie-Sachen und so, weißt du, wo man mal auch was Neues, Frisches einfach sieht, weißt du? Ja. Gibt's neue Sachen? Ja, Fantasy-Filmfest auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann. Habe ich früher, als ich noch in der Nähe von Frankfurt gewohnt habe, war das echt so, da hatten wir 30 Karten für diese Woche oder so. Ne? Und da waren wir in 4 Filmen nacheinander, weil also, die mussten wir alle sehen. Ne? Zum Beispiel, dieser eine Film, den der Rubab auch gut fand, It Follows, den ich dann auch ganz cool fand, der halt auch auf dem Fantasy-Filmfest habe ich Preview gesehen und, und ich war einfach total hin und weg, weil das halt dieses Horror-Genre einfach, also es ist ja natürlich Horror, aber es wird halt, diese Elemente werden einfach anders eingesetzt, nicht mit diesen Screamern oder diesen Jumpscares und sowas alles, sondern dieser langsam sich aufbauende, paranoid machende Horror, den Julia Schramm vielleicht auch verspürt. Und, und die Musik war einfach auch, diese Musik war auch einfach total, naja, okay, aber ich bin jetzt hier schon wieder, ich glaube, ich schweife schon wieder ab. Das ist halt, wenn man Nerd ist, dann passiert das mal. Okay, das war schon eine gute Überleitung. Ich rede dann mal einfach über diesen etwas älteren Artikel hier, der schon 2013 erschienen ist. In der Weizheit Online, das explodierte ich. Das ist, den haben wir letzte Woche nach dem Stream hier gefunden beim Googlen. Und es ist eigentlich ganz interessant, um so, ja, so ein bisschen zu gucken, wie die Frau Schramm schon damals ein bisschen getickt hat. Zum Beispiel, also ich lese hier mal nur diesen eine Überschrift vor. Julia Schramm glaubt bis heute an eine Verschwörung älterer Männer. Die wollen mich vernichten, sagt sie. Ja. Yeah. Woher kennt ihr uns so gut? Aber ja. Julia, wir wissen, wo du wohnst. Nachher zeigt dir das einer und dann... Das Internet bedeutet schließlich den totalen Kontrollverlust. Steht doch da. Hat sie doch selber gesagt. Ja. Also es ist auf jeden Fall ziemlich... Warte mal, kurze Frage. Sie sagt in dem Artikel, das Internet bedeutet totalen Kontrollverlust. Ich kann mich an einen Stream von letzter Woche erinnern, wo der Caps Lock Chris einen anderen Artikel von ihr gezeigt hat. Und da sagte sie, glaube ich, irgendwie... Oder es ging irgendwie darum, dass sie wirklich alles kommentiert, gleich tweetet und so... Und die Bestätigung auch über diese sozialen Medien sucht. Das war auch dieser Artikel. Das ist auch der Artikel. Die Autorin ist ganz schön bissig, wie sie das so formuliert. Also sie stellt die Frau Schramm da schon so ein bisschen auch als die Person hin, die sie ist. Ja, das explodierte Ich ist keine schlechte Überschrift dafür. Selbstdarstellungstrieb, Mitteilungsdrang, solche Worte. Wenn du halt auch alles sofort teilst, sharest und jede Kleinigkeit da reinschreibst, das ist halt, natürlich kommt es dir wie ein Kontrollverlust vor, weil deine Alltagsdummheiten dann plötzlich im Internet sind und weltweit dargestellt werden. Also, weißt du, ich keine Ahnung, also wenn du zu jeder Minute irgendwie tweeten könntest und dann abends mit Kumpels da hockst und dir jetzt vielleicht einen reinleerst und beim fünften Bier bist, natürlich kommt dann Grütze raus, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und rumtwitterst. Also, so ich finde alles, was ich dann in dem Zustand schreibe, höchst philosophisch. Ja, oder wenn du nach einer zerfeierten Nacht ein Video hochlädst oder so, ich weiß auch nicht. Ach Gott, dieses Video von ihr, das war wirklich schrecklich. Ja. Wirklich schrecklich. Ja, aber was treibt dich dazu, dich so... Ich bin da naiv. Okay, keine weiteren Fragen. Die wollen mich vernichten, die wollen nicht, dass junge Frauen erfolgreich sind. Ja. Yeah. Sie hätten sogar ihre Masterarbeit nach Plagiaten durchsucht, was niemandem sonst passiert, was Männern nie passiert. Ich habe meine Relevanz unterschätzt, sagt Schramm. Sie haben unterschätzt, wie ernst sie tatsächlich genommen wird, wie schwer ihre Worte wiegen, auch Jahre zurückliegende Worte. Wie das Netz wird zur Waffe gegen sie. Ja. Von der Post-Privacy-Tante da. Spackeria, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Artikel. Auf jeden Was Fall ich lesen. Auch gut finde, ist Anruf bei einem ihrer Kritiker. Also das kann ich mir heute schon gar nicht mehr vorstellen. Wenn da mal jemanden anruft, der irgendwie eine andere Meinung hat. Ja, oder auch, da ist ja auch diese Szene drin, wo sie im Café sitzen und sie interviewt sie. Und da sitzt jemand und hört zu und dann fragt sie die Person sofort, ob sie die kennt und ob sie über sie geschrieben hätte, getwittert hätte oder irgend sowas. Also völlig auch dieses Versuchen, die Außendarstellung irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, aber dabei völlig versagen. Das ist ja, die Außendarstellung episch. Kriegst du unter Kontrolle, indem du weniger teilst. Also ja, indem du halt auch nicht, indem du nachdenkst, was du teilst. Und nicht den ersten Entwurf einfach raushaust. Wie alt ist denn die Frau Schramm? Um die 30, oder? Oh. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, emotionale Intelligenz von 15 Jahren oder 16 Jahren. Nein, also Anfang 20 hätte ich das Verhalten ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehen können, aber das ist ja eine merkwürdige Ausrede zu sagen, okay. 31. Dem Alter, ja, ich meine, bin noch naiv und teile alles und also. Das ist aber heute auch so eine. Das ist. Ich kenne mehr so Frauen, die irgendwie vergessen haben, irgendwie aus diesem Uni-Ding rauszukommen. Die meisten lösen das dann mit einer plötzlichen Schwangerschaft. Ja, wirklich. Also ich sehe das Muster jetzt so oft hier. Ich wohne halt in der Studentenstadt. Also es gibt viele von diesen Frauen, die über das Feiern irgendwie das Leben vergessen haben, offensichtlich. Und ich glaube, die Schramm gehört einfach dazu. Meine, war das weißt du, das jetzt bisschen... schon wieder zu schlimm? Ich rede auch nicht über Eugenik. Ja, wenn man so eine verdrogte Feministin ist, könnte man auch ruhig über Eugenik sprechen, habe ich kein Problem. Ja, das hat sie ja auch. Sie hat ja gesagt, sie möchte gerne, wenn dass Frauen so über ihren Körper bestimmen können, wie sie wollen, und das heißt Abtreibung bis zum letzten Tag. Du meinst krass, man, Abtreibung, ich jetzt, das Abtreibung hat sie definitiv gesagt, ja. 36. Monat oder so. Postnatale ja, Abtreibung, ja. Ich finde es ja immer ganz lustig mit der Abtreibungsdebatte in den Staaten. Das ist ja auch so, dass die oft vergessen, so, ja, Europa, die sind so progressiv, so fortschrittlich. Zum Teil sind die Abtreibungsgesetze in den USA laxer wie das, was du in Europa vorfindest. Also, ich, keine Ahnung, aber ja. Zurück zu Gamergate, Kotaku. Ja, das ist ja nicht, also Gamergate ist da ja nur als Nebendarsteller beteiligt gewesen. Wie hat jemand so schön getwittert letztens, wir waren der Herald, also so der Vorreiter, der mit der Fahne vorweggeritten ist, und dann kam die Armee, die hieß Hulk Hogan. Der Stoßtrupp. Der Rocker zerschmettert. Ja. Und das ist jetzt die Sache, in 2 Tagen werden die Reste von Gorka versteigert. Ja. Es gab da noch ein bisschen Hickhack, weil die noch versucht haben, sich möglichst alle Taschen zu leeren, damit sie möglichst leer vor dem Richter dann stehen und möglichst wenig hergeben müssen. Bei mir klingelt es, interessant, um die Uhrzeit. Okay. Ja, und jetzt wird Gorka versteigert, und jetzt wollen wir mal sehen, wo der ganze Kram hingeht. Ja. Ich gehe mal gerade gucken, was hier los ist. GSG 9. Entschuldigung, wir sind hier wegen Hate Speech auf Tatat ertappt. Sie kommen jetzt mit. Wollte ich auch gerade sagen. Nächste Woche werden Sie von Kraut interviewt. Ja, genau. Sind Sie Reichsbürger? Dann wird das Interview nicht so lange dauern. Das können Sie mir glauben. Oh mein Gott. Hoffentlich warst du der Pizzadienst. Ja, das ist hier von den Piraten Nordrhein-Westfalen. Die hier mal wieder zu Gamescom wollten, aber es irgendwie nicht geschafft haben dieses Jahr. Nicht, dass das richtig ist, was ich bei Twitter heute gelesen habe, haben sie irgendwie keinen Infostand zustande gebracht. Und da haben sie hier so bekloppte Bilder, die man in sozialen Netzwerken verteilen kann. Also ich so eine Art Staatsbild? Das ist doch ganz cool, oder? Ich weiß, halt auf dem gleichen Niveau wie die No-Hate-Switch-Stiftung im Endeffekt. So vom, ich meine, sie sind lustiger hier und da und sie sagen auch was Richtiges aus, aber. Jetzt wird den einen finde ich lustig. Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Aber ich meine, einen Stand nicht organisieren zu können, finde ich halt schon recht gut. Also, ich habe mit 16 Mal einen Stand für die NGO ATTAC auf einem Festival gemacht für 3 Tage. Und ich habe das mit 16 Jahren hinbekommen, die Aufgabe organisatorisch geistig zu durchdringen und das dann auch hinzubekommen. Also finde ich das dann schon gut, dass Leute, die dann in die Politik wollen und sich ja den Staat... Die haben schon eine Fraktion, das ist ja gerade das Ding. Ja, also die Fraktion, wo in der ersten Woche einer ausgetreten ist und in die CDU-Fraktion eingetreten ist, mit der Begründung, dass in der Piratenfraktion zu viele Marxisten sind. Ja. Sozialmarxisten. Und da ist ja auch dieser bekloppte Daniel Schwert, oder wie der heißt. Das ist auch so ein Ober-SJW-Heini. Der hat ja auch damals da rumgekotzt, als ich diesen Gate-Artikel da geschrieben habe. Von wegen, und dann haben sie ihm gesagt, so, ja, willst du was dagegen schreiben? Und dann war die so, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja, und außerdem hat er auch dieser Twitter-Account damals, man erinnert sich, diesen, also der Twitter-Account von der Piratenfraktion NRW hat auch diesen unsäglichen Na, was war das für eine Publikation? Wir hatten noch einen Sonderstream zugemacht. Diesen PC Gamer? PC Games, genau, ja. PC Games, PC Games, ja. Artikel da irgendwie verteilt. Also, so viel zum Thema Ein Herz der Gamer. Ja, das war hier eine lustige Geschichte, die Ewe uns erzählt hat, chinesischer Tourist strandet in Dülmener Flüchtlingsheim. Das Geile ist, der war halt in Deutschland und er spricht halt kein Englisch und kein Deutsch und dann wurde er beklaut am Flughafen und dann ist er zur Polizei gegangen und dann hat man die übliche rationale Logik angewendet und hat sich gedacht, aha, da steht ein Asiate vor mir, Chinese, der muss wahrscheinlich aus Syrien kommen und flüchten, also definitiv. Das kann gar nicht was anderes sein. Und Das ist das Resultat, wenn Medien über asiatisch aussehende Angreifer schreiben. Ja, ja und ich meine, weißt du, der ist dann im Flüchtlingsheim wortwörtlich gestrandet und war dann 2 Wochen im Flüchtlingsheim. Und er wird aber also Deutschland verklagen, das ist ein Staat Deutschland für die Behandlung, weil er war einfach auf Europareise, wollte 2 Wochen lang irgendwie Spaß haben und sich Europa angucken. Und die Deutschen stecken ihn halt in Lager. Weißt du, okay, geil. Stell dir jetzt mal so, weißt du, so ein Stern, schlimmstes Hotel, ja, auf Yelp. und ich meine, Zimmer total überbelegt und kochen muss ich selber. So wie der Ägypter in Asterix als Legionär. Ja, ja. Und ich meine, keine Ahnung, also ich finde es halt schon beeindruckend, wie inkompetent die verschiedenen Staatsbediensteten in dem Fall waren. Also wenn jemand mit dir redet und du ihn nicht verstehst, dann versuchst du doch zuerst mal irgendwie einen Übersetzer an Land zu ziehen. Also weißt du, das ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt China nicht auch viele Leute haben, die in Deutschland leben oder eine Botschaft oder irgendwie. Naja, das hat er doch gemacht. Schlütermann wandte sich zunächst an das örtliche China-Restaurant. Das gab ihm den Tipp, es mal mit Mandarin zu versuchen. Oh Mann. Das ist wie aus der South Park-Folge. Das sollte eigentlich gleich verfilmen. Das Allerbeste ist ja, der ist ja erst nach einer Woche da rausgekommen oder so. Ja? Das hat ja dann erstmal gedauert, bis er dann irgendwie jemanden gefunden hat, der das begriffen hat, was sein Problem war. Ja, also und ja, also ich fand die Story einfach nur sehr, sehr interessant. Ja. Also, so, genial. Ja, ist auch gut. Hier am Ende, bleibt die Frage, warum hat der Mann all diesen Unwill so duldsam ertragen? Gab ohne Murren seine Fingerabdrücke ab, ließ sich herzlich untersuchen und nahm in der Unterkunft auch Taschengeld an. Ja, das, ich meine, wenn du in China aufgewachsen bist, bist du das vielleicht einfach so gewöhnt, ja, dass man das besser die Schnauze hält und einfach macht, was die wollen. Was die Autoritäten von dir wollen. Ja, ich meine, hey, jetzt musst du mittlerweile schon aufpassen, dass du als Tourist in Deutschland nicht mit einer doppelten Staatsbürgerschaft nach Hause kommst, weißt du? Das erinnert mich an, ich war ja damals am 9. November mit meiner damaligen Freundin in Berlin und habe mir die Wiedervereinigung sozusagen live angeguckt, also die Öffnung der Mauer. Und am nächsten Tag sahen wir so abgerissen aus, dass sie uns auch an mehreren Orten, na, kommt ihr auch aus dem Osten, wollt ihr irgendwie einen Kaffee umsonst oder so? nee, lass mal. Also wir hätten uns da gut durchschnorren können. Im Nachhinein haben wir uns geärgert. Hätten uns noch im Osten passen. Hat eure Privilegien unterschätzt. Ja, aber für mich ist halt der Artikel so ein Beispiel dafür, dass man nicht davon ausgehen kann, dass wir kontrollierte Zuwanderung haben. Weil wenn du random Leute in Flüchtlingslager stecken tust, das ist halt schon echt beschämend. Ich habe auch Verständnis dafür, dass Beamte auch Menschen sind und dass Fehler auch passieren können. Aber irgendwie, dass du halt wirklich bis ins Flüchtlingsheim kommst mit so einem Fehler, finde ich halt schon krass. Also, da siehst du auch diese Fehlverkabelung im Kopf. Also jeder, der kein kalkweißer Hetero-Bio-Deutscher ist, Überleitung, ja, der wird dann gleich integriert. Ja. Ja. Sie wollen doch bestimmt Asyl haben. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ja, dann Asylantrag. Thema erledigt. Ja. Ja, das ist auch jetzt zum was Thema. Was ist das? Unglaubliche Dummheit. Künstler, Liebeschlüsse einschmelzen. Ja. Also das geht um diese Schlösser, wie sie sich aus Paris und Köln irgendwann auch nach Frankfurt verbreitet haben, an den Eisernen Steg. Das ist so eine der Hauptbrücken in Frankfurt über den Main, praktisch vom Römer rüber zum Museumsufer. Und da haben halt Leute auch angefangen, ihre Liebesschlösser anzubringen, mit denen sie sich irgendwie ewige Treue schwören. Und diese Künstlergruppe, die sich Neue Frankfurter Hauptschule nennt, was ich schon mal also für den Preis für das schlechteste Wortspiel des Jahres nominieren möchte und auch so abgelutscht und so aus. Es gibt so viele Leute, die irgendein Wortspiel auf die Neue Frankfurter Schule gemacht haben, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Ja, und die wollen jetzt also einen Teil dieser Liebesschlösser mit dem Bolzenschneider entfernen und daraus eine Skulptur gießen. Grundsätzlich, mir ist es egal, ob es diese Schlösser gibt oder nicht, sobald sie irgendwie statisch das Bauwerk gefährden, muss man sie entfernen. Das ist meine Meinung, Punkt, Ende aus. Viel mehr gibt es dann nicht dran zu machen für mich. Aber diese Leute, die machen das nicht, weil sie jetzt sagen, das ist hässlich oder das nervt oder irgendwas, sondern sie machen das, weil das die heteronormative Liebe und diese Liebe als Besitz darstellt. Und also sie gehen auch wieder völlig, das ist dieses typische Social Justice Ding, sie sprechen den Leuten ab, so verliebt zu sein, dass sie so ein Schloss da dran machen. Nein, das muss die Unterdrückung sein und die normierende Wirkung der herrschenden Kultur etc. pp. Ja. Also Liebe ist nur eine sexuell übertragbare Krankheit. Ja, genau. Und das Ganze heißt dann auch noch, Stahlbad ist ein Fun, was halt eine Anspielung auf Fun ist ein Stahlbad ist. Ich weiß nicht mal, welcher Frankfurter Schulist das damals gesagt hat. Aber das ist alles so, wir möchten gern Künstler sein, wir sind jung, wir haben Flausen im Kopf, aber halt. Sie haben ja noch ein Video gemacht zu der Aktion, wo sie die alte Bob Dylan-Nummer kopieren mit jemand, der halt Karten hat, auf denen der Text steht und der lässt die dann fallen, nachdem sie abgelesen sind. Das ist alles so, oh, möchte gern und wir klauen uns Symbolik überall zusammen. Das ist halt auch diese, damit wären wir wieder bei Kino und allem, das ist diese Remix- und Reboot-Scheiße, die mir eigentlich überall auf den Sack geht. Macht was Eigenes. Wohin sollen das gehen? Wenn wir alles nur noch remixen und wir klauen uns den Namen unserer Künstlergruppe, wir klauen uns den Namen unserer Aktion, hat nichts mehr mit Kunst zu tun. Und ich bin jemand, der moderne Kunst durchaus zu schätzen weiß. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Oft wird was? Es gibt ja viele Leute, die hassen moderne Kunst oder verstehen sie nicht. Degeneriert raus! Oh, cool, ein Tisch, in dem Steine drin sind. Nee, cool, ich finde auch nicht alles gut, aber so Leute wie Hockney oder so, ohne die, ja, wäre die Kunst also, ein bisschen okay, weniger also, weit. Dieses sich bekannte Symboliken zusammenklauen und so, ich habe oft das Gefühl, dass diese Leute das auch einfach nur machen, weil sie bereits wissen, die funktionieren und da kriegen wir eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit. So nach dem Motto, wenn wir jetzt hier diese Bob Dylan-Symbolik klauen, dann weiß jeder gleich, es geht so um so eine Social-Justice-Geschichte. Ja, machen die nicht eigentlich genau das Gleiche damit, was sie an diesen komischen Schlössern da anprangern? Also es ist doch eigentlich auch nur so ein, ja, hier, guck mal, hier bin ich und das finde ich irgendwie geil. Genauso wie wenn ich mir schreibe, ja, hier sind wir und wir finden uns geil, ja, Schloss. Ja, aber wir finden uns geil, ist ja verwerflich, weil das halt die normative Bla irgendwas scheißt. Ja, genau. Aber vermutlich haben sie sich auch die politische Staat toll finden und vielleicht haben sie, also ich nehme mal an, dass sie sich auch die politische, in Anführungszeichen, Message dahinter auch nur deswegen gegriffen haben, weil sie wussten, okay, das ist gerade ein heißes Thema, so, damit kommen wir irgendwie, werden wir gut platziert und kriegen Aufmerksamkeit. Also ich sehe auch einfach nicht, gut, vielleicht bin ich auch einfach da zu Kunst unverständlich, aber ich verstehe auch nicht, wie weit diese Aktion, also was diese Aktion letztendlich bewirken soll, vor allem auf dieser politischen Ebene. Also ja, sehr, sehr nebulös. Klar, sicher. Also so ein bisschen Trittbrettfahren ist, glaube ich, immer mit dabei, wenn man auch vor allem sowas Polarisierendes halt möchte. Ja, Liebesschlösser einschmelzen. Leute, die da mit Emotionen, die das so eigentlich mit Emotionen verbinden, halt da hingehen, ihre Liebe zu beweisen, die Schlösser dran machen und so weiter. Denen wird jetzt quasi so gesagt, was ihr macht, ist falsch. Und dann natürlich erstmal, was? Liebe ist falsch? Und dann fängt man leider an, denen zuzuhören. Ja. Das ist irgendwie so Outrage-Porn. Das ist wie ja, genau. so ein christlicher Priester auf dem Marktplatz einen Koran verbrennen möchte. Mhm. Medien stürzen sich drauf und das sind halt so, keine Ahnung, Sexualfetischisten, die die Liebe umdefinieren wollen und hoffen jetzt, dass sich jeder über sie lustig macht und uns ein paar geil finden, weil sie jetzt irgendwie dadurch bekannt werden oder so. Also Outrage. Sind wir ja auch drauf reingefallen scheinbar dann. Ja, wortwörtlich. Also. Ja, das ist der Sinn dahinter wahrscheinlich gewesen. Also anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Ich habe mir auch das Video angeschaut, was sie gedreht haben. Also es war aus meiner Sicht weder witzig noch künstlerisch wertvoll. Das ist natürlich super subjektiv, aber das Video kam ja generell auch extrem schlecht an, wenn man sich mal die Kommentare und die Bewertungen anguckt. Und ich denke auch, die Aktion allgemein wird eher sehr negativ aufgenommen. Das heißt, ich kann mir auch nur erklären, dass das quasi auf dieser Schiene läuft. Man sagt, okay, wir haben eine große Reichweite, auch wenn es alle scheiße finden. Oh Gott, Name bitte, hör mit dem Zoom auf, ey. Guck dir mal das Gesicht, was ist das? Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Die toten Augen von London. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie, als, keine Ahnung, wäre das so ein Gestell mit einem künstlichen Gesicht drüber. Kennst du, wenn du dir so diese japanischen Gadget-Channels anguckst und die zeigen dir mal wieder irgendwie, keine Ahnung, so einen Prototypen eines Sexroboters, ja, und die haben diese emotionslosen Augen, ja, mit diesen austauschbaren Gesichtern, weil der eine mag ja lieber die etwas dunklere Haut und der andere mag dann halt eher so die hellere und so, ja. So ein Gesicht könnte man da bestimmt auch mal finden. Was für eine Sorte von Euthanasie? Hallo, ich bin dein Sexroboter Frank. Nicht so zwei Meter zwanzig große Schwarze, die Umba und Gumba heißen. Zumindest für Milo, der würde sich freuen. Ja eben, also da ist für jeden Geschmack was mit dabei. Ja. Ja. Das wird der nächste Hit. Ja. Synthetische Haut, die nach Erdbeere schmeckt oder so. Die Mütze von der Dame ist doch bestimmt hier, da steht bestimmt drauf Make America Great Again, oder? Und wenn nicht, kann man es draufschreiben. Mhm. Ja, also wie gesagt, ja. Traurig, aber wahr. Ah ja, das ist mir auch vor die Füße gefallen irgendwie, aber es sind ganz wichtige Regeln, wie man nicht auf feministische Männer reinfällt, beziehungsweise wie man halt dafür sorgt, dass feministische Männer ihr Privileg nicht übermäßig ausnutzen. Der muss kackbar sein, oder was? Also no means no. Keine Feminist, der dir erklärt, dass, wie du aussiehst, oder hey, in High Heels würdest du besser aussehen, das geht schon mal gar nicht, das ist kein echter Feminist. Ja, genau hier, wenn man Frauen manipuliert, indem man irgendwie sie in Konkurrenz zueinander bringt, dann ist man kein Feminist und so weiter und so fort. Masculinity as a tool. Double standards. Yeah. Beware men who talk feminism with your friends but laugh at rape jokes with theirs. Das ist eigentlich die beste Quote aus dem ganzen Ding. Toxic communication patterns. Lasst Männer nicht ihre schlechten Gefühle bei euch abladen. So. Hä? Wozu dient dieser Artikel jetzt? Ich weiß nicht. Er soll Feministinnen davor warnen, mit welchen Männern sie sich nicht einlassen sollen, weil die Feminismus halt nur benutzen, um an Muschi zu kommen. Naja, ich meine, wir haben vorhin erst noch drüber gesprochen, dass sich 20 Frauen gemeldet haben, die da belästigt wurden. Ja, ich denke mal, dass es diese Art Mann sicher auch gibt, die sich sagen, die haben meistens so Goonie Beards. Oder bunte Haare, die das durchaus, also die sich da auf dem Milieu bewegen, um Frauen abzugreifen. Ja, natürlich, aber ey, diese ganzen Mindreader-Artikel, ey, was ist denn das? Denken die wären so unglaublich klug oder sowas? Ja, also wenn ich solche Artikel sehe, dann weiß ich nicht, warum sich Leute aufregen über bewaffnete Kampfdrohnen, ohne Witz. Ja, aber wenn du dir Schramm, wenn du dir Vizorek, wenn du dir Banaschuk oder Strick anguckst, die sind alle so. die glauben, die Welt wartet nur auf ihre Einsicht zum Thema Diversität, Frauenrechte, Essen, was auch immer. Ja? Ich meine, ich will jetzt nicht so... Das ist vor allen Dingen ja die größte Buzzword-Scheiße. Ne? Ich meine, was zum Teufel hat das mit... Ich wüsste schon gar nicht, wie ich das machen soll. Ich invalidate jemandens Queer-Identity. Wie soll das gehen? Beware men who sexualize your queerness. Geht wahrscheinlich um Männer, die lesbische Pornos wahrscheinlich gut finden. Zumindest ja, steht ja, oder? In die Richtung würde ich das jetzt mal vermuten, dass das gemeint okay. ist. Nee, hier ist ja, steht ja direkt drunter. Also es geht um Männer, die die Frauen erlauben, mit anderen Frauen rumzumachen, aber nicht mit anderen Männern rumzumachen. Sowas aber auch. Mhm. Sag ich doch, da geht es um Hahnerei. Vielleicht schöpfe ich jetzt hier ganz flach ab, aber ich glaube, es geht einfach um Männerhass, so nach dem Motto so irgendwie, ja, Männer sind scheiße, auch, aber Vorsicht, auch Männer, die sagen, sie, die wären Feministen, sind scheiße, ja. Was ist die Liste? Whorephobie, miso, was? Das ist schwarze Frau. Soll ich da mal draufklicken? Oh mein Gott. Oh, von welcher Seite war das gleich nochmal, der Onion? Nee, ja, Feminist, ja. Everyday Feminism, irgendwas. Ja. Everyday ja. Feminism, ja. Ist das nicht diese Seite, die die hier von Guardian ins Leben gerufen hat? Du, das weiß ich. Also Everyday Feminism, war die mit den extrem schrecklichen feministischen Comics. Das ist, ja genau, das Misogynoir, also Race und Gender. Also Noir halt schwarz. Ah, oh Gott, das war nicht deren Ernst. Doch. Shelley ist mehr gebildet wie wir. Der kennt das schon. Hypersexual, Jezebel. Ja. Angry Black Woman. Oder in einem Wort die Tante aus Ghostbusters. Ah, okay. Ja. Jetzt komme ich mittlerweile auch mit. Ist manchmal schwer, die Vokabeln da richtig zu Beware men who say it's not about oppression A, it's really about oppression B. Okay. Also ich bin schon mal raus, weil ich sage, es geht nicht um Frauenrechte oder Gleichberechtigung, sondern um Klassenkonflikte. Also im Prinzip geht es ja nur um Deutungshoheit. Es geht ja darum zu sagen, okay, wir lassen uns nichts erzählen, nur was wir sagen, wir als Frauen, das ist richtig und alles andere, auch wenn sich jemand quasi ausgibt als Teil der Bewegung, der hat, kann auf gar keinen Fall Recht haben in dem Fall. Ja, also das ist hier jetzt quasi die Pressemitteilung zu so einem Ding, was bei Compact, oder nee, nicht Compact, das andere Ding, das rechte Ding, verteilt wurde und wo es dann riesen Schelte gab von wegen, oh, die Rechten verteilen was der Vorsitzende von der Piratenpartei gesagt hat. Und was er hier gesagt hat, ist halt eben, dass es unsinnig ist, gegen Hate Speech im Netz vorzugehen, also alles wegzensieren, was nicht sowieso schon als Straftat verboten wäre. Und wenn Aussagen strafrechtlich relevant sind, werden sie ja schon verfolgt. Aber mal eben gefühlte böse Aussagen zensieren zu wollen, die strafrechtlich relevant sind, das geht zu weit, schreibt hier wow, der... Wow, krass, starke Kamera. Aussage, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht wähle ich die Piraten nächstes Jahr. Obwohl der Typ auch aussieht, als käme aus den 90ern mit einer Zeitmaschine. Ja, also dazu kann ich euch auch diverse Storys erzählen. Er war ja auch überhaupt nicht beliebt bei den Progressiven, der Herr Körner. Das war ja auch damals, also der hat ja quasi den Vorsitz gekriegt, als die anderen dann ausgetreten sind und sich die progressive Plattform gegründet hat in der Piratenpartei. Das war ja die Nummer, also die wurden ja alle wiedergewählt bei der letzten Bundesparteitag. Und ja, der war zum Beispiel auch gegen das bedingungslose Grundeinkommen, was ja auch so ein Herzensthema von den Progressiven war. Und da haben sie sich auch tierisch drüber aufgeregt, dass er das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Ja, der Herr Körner, also hin und wieder sagt er mal ganz vernünftige Sachen, außerdem, was ja auch so lustig war, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ein Bekannter von mir hier aus Hannover, der ist bei dieser, es gibt hier so das Line Lab, das ist irgendwie so ein Hackerspace und da haben sie ihn irgendwann auf den Pott gesetzt und irgendwie gesagt, hier, was ist dieser Tweet, was den retweetet, das war ein Tweet halt von dem Stefan Körner. Da sagt er so, ja, das ist ein Rechter, wie kannst du von dem seine Tweets retweeten? Und dann haben sie ihn da halt ausgeschlossen aus dieser Gruppe. Also es waren auch so Antifa-Leute, die das da irgendwie übernommen haben, den Laden. Und dann irgendwie meinten so, hier ist ein Rechter, du kannst doch nicht seine Tweets retweeten. Vollkommen unmöglich, dass jemand, der irgendwie möglicherweise im rechteren Spektrum auf der politischen Linie ist, auf gar keinen Fall was Vernünftiges sagen kann. Das ist per se verboten. Ja, vor allen Dingen, er ist kein Rechter, er ist absolut kein Rechter, er ist nur nicht genau, nur selbst, links wie die. Selbst wenn es halt, genau, alles was halt weiter rechts ist, ist halt recht, aber selbst wenn es so wäre, also dass einfach nicht das, die Aussage an sich genommen wird, sondern einfach die Zugehörigkeit dazu dient, um zu bewerten, ob eine Aussage erlaubt ist oder in Ordnung ist, das ist, also... Ja, aber die haben sich da damals halt eben auch komplett in der Opferrolle gesehen und gedacht, das wäre alles eine Kampagne gegen die, um die da wegzumachen. Und ja, das ist alle ausgetickt. Ja, okay. Also ich war jetzt mal sehr überrascht, sowas aus dem Mund eines Piratenpolitikers zu hören. Ich meine, gut, ich kenne ja dich, Capstock, aber ich habe dich immer für eine Rarität gehalten. Und Ja, ich sag mal so, also in der Anfangszeit, der Danisch war ja auch mal bei den Piraten. Ne? Hm, okay. Zum Beispiel, also da gibt es ja diverse Leute, die auch wohl irgendwie die gleiche Erfahrung gemacht haben, die ich da damals gemacht habe. Also du kommst irgendwie an, gehst mal hin und triffst Leute, die komplett vernünftig sind. Und denkst dir so, so sind die hier scheinbar. Aber es gibt da auch noch andere Leute. Und das Problem bei den Piraten war halt immer so ein bisschen, ja, dass die natürlich auch diesen Selbstanspruch hatten, so demokratisch zu sein, dass jeder da irgendwie sich äußern darf und jeder irgendwie überall hinfahren darf und alles mitentscheiden darf und so. Und wenn du dann halt so ein paar Leute dabei hast, die sich vorgenommen haben, den Laden halt eben irgendwie in ihrem Sinne umzugestalten und sich da immer als die großen Opfer sehen, dann passiert das halt, ne? Und so ist das dann halt dann irgendwie gekommen, dass ich dann da bei diesem Parteitag in Bremen war, wo der gesamte hintere Teil des Saals aus Antifa-Fahnen bestand, ne? Weil die sind da einfach alle eingetreten und haben den Laden dann halt sozusagen damit so ein bisschen unterwandert. Und ja, da kommst du halt nicht gegen an. Das ist dann bei anderen Parteien, wo da kannst du gar nicht zum Parteitag hinfahren als normales Mitglied. Da musst du dich erstmal als Delegierten wählen lassen. Und da müssen dann erstmal die anderen Leute da entscheiden, ob du quasi vernünftig genug bist, um die da zu vertreten, sozusagen. Hat natürlich auch wieder Nachteile, aber hat halt eben auch Vorteile. Das ist halt eben, kann man so einfach nicht sagen. Ne? Ich finde es wirklich sehr schade, weil ich in die Piraten damals auch wirklich große Hoffnung hatte und ja, ich auch enttäuscht wurde, wirklich komplett auf ganzer Linie. Und es ist wirklich sehr schrecklich gewesen, quasi, als wo die erste politische Begeisterung so aufkam bei mir und dann das einfach so zerstört wurde, quasi. Ich glaube, ja, als Marina Weißband gegangen ist, das war für mich dann so ein Moment so, okay, das wird schwer, also wieder aufzubessern. Na ja, gut, also von der Frau bin ich auch kein Fan mehr, weil die war eigentlich auch vom progressiven Flügel ziemlich unterwegs mit Nazi-Kram und so, also andere Leute irgendwie als Nazis bezeichnen und die ganze Zeit nur davon reden, dass irgendwie, dass das Allerwichtigste wäre, wie gegen die Nazis und so. Und ja. Aber es ist halt auch so ein einfaches Argument. Weißt du, dann kommst du irgendwo hin und sagst, seid bitte alle nicht rechts und bitte mach keine Todescamps. Und da wird jeder nicken und jeder wird sagen, ja gut mach gutes Argument. Keine Todescamps. Und es ist ja auch ein gutes Argument. Ja, die waren halt wirklich eine Zeit lang richtig besessen davon. Also es gab halt so eine Zeit, wo zwei, drei Leute, die irgendwie früher mal in der NPD gewesen sind, eingetreten sind bei den Piraten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das medial ja, überall natürlich so hingestellt wurde, so nach dem Motto, so, oh mein Gott, das sind jetzt irgendwie die neuen Rechten und die treten jetzt alle ein und machen dann irgendwie alles rechts. Und ja, dann hatten sie sich dann irgendwie mit denen unterhalten, das hieß dann irgendwie von wegen so, ja, die waren da mit 18 irgendwie mal Mitglied oder so und jetzt sind sie Mitte 40 oder was. Und ja, aber es hat halt dazu geführt, dass man sich plötzlich immer distanzieren musste. Und dann war dann wirklich in jedem Parteitag mussten irgendwelche Papiere verabschiedet werden, wo man sich dann noch mehr irgendwie zu Israel bekannt hat oder noch mehr irgendwie dies, das, jenes und so. Ne? Und das war dann wie schon fast pathologisch. Israel. Mensch, aber Ja, also das Ding, was wirklich die Piratenpartei halt zum Einschluss gebracht hat, ist diese progressive Strömung gewesen. Also das muss man ganz klar so sagen. So die meisten Leute, die da von draußen drauf gucken, haben das nicht erlebt, aber ich habe das ja da hautnah erlebt und das war ja auch dann die Zeit mit Atheism Plus und so, wo ich mir damals schon dachte, das ist haargenau die gleiche Scheiße, die hier irgendwie abläuft. Und dann kam noch Gamergate oben drauf. Und ja, das ist halt so der Grund, warum ich hier mal angefangen habe und immer noch hier bin, ne? Weil diese ganzen Sachen halt wirklich überall irgendwie Probleme machen. Ja, das Ding ist, die Progressiven, die haben ja auch Occupy Wall Street zum Einsturz gebracht. Ja. Also, das ist ja, die haben ja eine lange Geschichte von einfach von Destruktivität, wo sie irgendwie politische Willensbildung einfach ruinieren. Also, ja, und ich meine, die da machen selber von innen auf. Ja. Und ich meine, weißt du, die dürfen ja ruhig ihren politischen Willen formulieren, wenn sie daraus eine eigene Partei machen. Also, weißt du, dann könntest du das ja ruhig machen, aber dann einfach andere Sachen hier, wie die Stalinisten mit da einvernehmen und versuchen, Gruppen sozusagen zu erobern, in Anführungszeichen, das ist halt extrem fragwürdig. Gamergate. Ja. Ja. Ne? Ja, also, ich muss auch mal sagen, also jetzt zu dem, was da im Endeffekt raus geworden ist, also man hat ja jetzt viel gehört über die Linken, die ja Riesenprobleme haben mit den ganzen Berliner Ex-Piraten, die bei ihnen eingetreten sind, weil die ja da jetzt auch nur Stress machen und überall die Leute sehen, die irgendwie gegen sie sind und so, oder nicht links genug oder was der Teufel nicht was, aber wo man halt nie was von hört, sind die Grünen, weil die Grünen sind nämlich auch viele von den Ex-Piraten eingetreten, aber da hört man nie irgendwas. Und ich bin der Meinung, das liegt daran, weil die da ganz wunderbar aufgenommen werden. Oh Gott, die ballen da nicht weiter auf. Da nee, die ballen da wortwörtlich nicht weiter auf, ja. Da gehören die eigentlich auch alle hin. Ja. Und nicht in die Linke, bitte. Ja, was hat die Schramme in der Linken zu suchen? Ja, ich tue die Linke nicht mehr wählen. Ich war mal linker Stammwähler, aber ja. Ich kann die Linke so, wie sie jetzt ist, nicht mehr wählen. Es tut mir leid. Nee. Also gar nicht. Ja, okay, kommen wir mal zu diesem Kram hier, den ich hier einblende. Wir uns jetzt hier auch Tagesthemen belehren, dass männlich, weißhäutig, sichtbar, biodeutsch, christlich oder säkulär. Das fand ich vor allen Dingen geil, das hat mich ja hier getriggert, christlich oder säkulär. Nicht behindert und nicht schwul ist, weiß nicht, was es heißt, diskriminiert zu werden. Also in Deutschland, als Mensch, der nicht in irgendeiner Kirche ist, weiß man nicht, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ja, okay. Ja, dazu habe ich hier mal, weil es geht ja hier um das allgemeine allgemeines Gleichbehandlungs, ich sag mal Gleichstellung, weil das schon so drin ist, ja, genau, also quasi das Antidiskriminierungsgesetz. Und da gibt es ja hier diesen super tollen Paragraph 9, wo dann hier drin steht, dass also das, was normalerweise festgelegt ist, wegen unterschiedlicher Behandlung, wegen Religion oder Weltanschauung natürlich nicht gilt, wenn man in einer Religionsgemeinschaft beschäftigt ist. Und was hier vor allen Dingen auch schön ist, sind diese ganzen Sachen, dass das nämlich nicht nur bei der Kirche selber, wo ich das ja noch verstehen könnte, so wie bei irgendwelchen Verlagen oder wer irgendwie bei einer Partei arbeitet, muss natürlich auch irgendwie, kann ich bei einer anderen Partei irgendwie sein oder so. Aber dass hier halt eben auch noch steht, dass sich das auch, na, wo war das hier? In den zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder Vereinigungen, die sich für gemeinschaftliche Pflege, Religion und so weiter. Also das wird quasi auch noch vererbt. Also wenn die Kirche irgendwie eine GmbH gründet, dann gilt das immer noch. Also halt eben auch in Krankenhäusern und diesem ganzen Kram. Das ist ja nicht die Kirche selber. Das ist ja keine Verkündigung, was die da machen und so. Ja, und dann gibt es hier halt diesen schönen Spruch von loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne des jeweiligen Selbstverständnisses verlangen können. Also das ist dann halt dieser Passus, der dazu führt, dass irgendwelche Leute gekündigt werden können, weil sie sich scheiden lassen oder weil sie irgendwie offen sind. Ja, wie bei der Diakonie oder so. Genau, ja. Das ist halt eben genau dieses Ding. Also das steht hier in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz halt eben drin, dass allgemeine Gleichbehandlung im Sinne von Religion halt eben so ja, aber ist. Also so viel zum Thema christlich oder säkulär werden nicht diskriminiert. Also der Spruch ist sowieso, ich keine Ahnung. Geht es in Richtung Volksverhetzung, wenn du bestimmten Menschen aufgrund bestimmten Eigenschaften das absprichst, auch leiden zu können oder ein Opfer sein zu können? Ja, also ich habe übrigens mal die Dame gegoogelt, weil ich schon dachte, dass sie vielleicht bei den neuen deutschen Medienmachern bei ist oder so, habe ich aber nichts gefunden. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie in irgendeiner jüdischen Vereinigung irgendwie ist. Die Frau. Ah, okay. Ihrer, also kann sie natürlich erst recht nicht volksverhetzend sein, weil sie einer Gruppe Leute angehört, die ja volksverhetzt werden. Und von daher. Ich verstehe das nicht mit christlich oder säkular. Säkular heißt doch, also nur säkular heißt doch nur kirchenfrei. Also ich kann ja auch so ein Jesus-Freak sein und bin säkular, hä? Nee, ich glaube, das heißt das nicht. Ich glaube, du verwechselst das mit laizistisch. Säkularität bezieht sich eigentlich immer auf Trennung von Staat und Religion. Ist das nicht Laizismus? Der Laizismus ist sozusagen die ganz krasse Form der Säkularisierung. Also hier keine religiösen Symbole tragen. Säkular und so. Heißt weltlich. Und das. Also habe ich jetzt gerade mal gegoogelt. Das hat aber mit Trennung von Staat und Kirche jetzt erstmal nichts zu tun. Laizismus ist die Ideologie, die sich mit Trennung von Staat und Kirche beschäftigt. Kirchenunabhängig. Ja. Also kirchenunabhängig. Wenn ich sozusagen, keine Ahnung, nicht in die Kirche gehe, aber Gott geil finde, oder was? Ja, bist du nicht säkular. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Dame hier auf Atheismus anspielt. Wikipedia sagt, Säkularismus bezeichnet eine Weltanschauung, die sich auf die Immanenz und Verweltlichung der Gesellschaft beschränkt und darüber hinausgehende religiöse Fragen verzichtet. Also schon Trennung. Ja, also schon Atheismus und nicht irgendwie. Ja. Ja, dann fällt, also wenn das so ist, dann fällt es die Behauptung schon auseinander, weil ich meine, wie oft passiert es Leuten, dass sie ihr Kind nicht in die Kita schicken können, weil das irgendein christlicher Dachträger ist. Mhm. Also das ist totaler Blödsinn. Guck mal, die Frau, die wird ja nicht jung sein oder so. Sag mal, wie kann das sein, dass jemand so alt wird und so ein Blödsinn labert? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, ich meine, sag mal, ich check das nicht. Ich verstehe das nicht. Wie schafft es jemand? Guck mal, du guckst dir den Satz an und jeder normal denkende Mensch sieht schon daran, dass das totaler Bullshit ist. Ich meine, wie kann das sein, dass die überhaupt noch lebt, wenn man so einen Blödsinn macht? Naja, es gibt da halt Übungen, die können dich bei sowas gesund halten. Das nennt sich mentale Gymnastik. Da finden auch regelmäßig Olympiaden statt. Auf Tumblr. Und ich meine, wer männlich weißhäutig, sichtbar biojüdisch ist, orthodox oder säkulär, nicht behindert, nicht schwul, weiß nicht, was es heißt, diskriminiert zu werden. Also wenn du biodeutsch mit biojüdisch ersetzt, hört sich der Satz sehr merkwürdig an. Aber oi wei, oi Gewalt, Antisemitismus. Also weißt du, ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Ich habe diesen Satz gelesen und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Na, die Schramm. Oh, die Julia schon wieder. Julia weiß auch nicht, warum. Ja. Julia ist die perfekte Vorlage für ein Meme eigentlich. Ja, deswegen habe ich es vorhin auch gepostet, weil ich dachte, da muss ich auf jeden Fall mal ran. Ja, also tut mir leid, aber wir können ja nicht einfach wild memen. Ja? Heutzutage müssen ja alles staatlich sanktionierte Regierungsmemes sein. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Ja, wir sind ja schließlich Deutsche. Also das muss ja schon mit Struktur und Ordnung passieren. Dann weit auch Ordnungswidrigkeit, so wie wildes Plakatieren. Wildes bitte, Meme. Ja genau. Kann ich mal bitte Ihre Meme-Genehmigung sehen? Ja. Dieses Meme ist zu groß, das dürfen Sie nicht posten. Sie wissen schon, dass das nach DIN-Norm nur eine Größe ist. Richtig, also dann schauen wir doch mal. Ich habe hier meine Meme-Schablone und die lege ich jetzt mal an. Ja, aber das, die Pointe an dem Bild ist ja der Titel des Bildes, der oben auch zu sehen ist in der Adressleiste. Den Vorsitz vor Augen, hast du wohl gedacht, Mädchen. Oder war die Vorsitzende? Nee, war nur Beisitzerin. Es ist so eine Narzisstin, guck dir mal die Sticker auf dem Laptop an, ey, da fängst du schon an. Bei mir steht drauf, Achtung, mechanischer Kampfhund. Ja, das ist aus dem Wolfenstein-Spiel. Ich hab gar keinen Laptop. Ja, Oppression! So ein MacBook. Nee. Darüber bin ich hier nur mal kurz gestolpert. Das ist hier irgendwie die Frau Gottschalk, ehemals Missy-Magazin, jetzt Chefredaktion beim täglichen Missy-Magazin, auch bekannt als Taz. Und die freut sich hier über irgend so ein Spruch zum Thema Jacob Applebaum. Das ist ein ganz schön fieser Spruch. Er behauptet, die Sachen wären fabricated gewesen, wo wir auch mittlerweile wissen, dass das so war. Die hatten sich da irgendwie verabredet. Und, I'm so surprised. Victim Shaming. Victim Shaming. Wie kann das eigentlich sein, dass alle Leute, die irgendwie als Leaker irgendwie was hinbekommen haben und tatsächlich Sachen in Sachen Korruption oben im Staat aufgedeckt haben, in Sachen Merkel-Frauen, wie kann es eigentlich sein, dass es jedes Mal Feministinnen gibt, die diese Person, deren Ruf in den Dreck ziehen? Ja, überleg doch mal. Da glüht mein Aluhut. Er glüht. Überleg mal, Occupy Wall Street. Die Piraten, da werden nur Korrektive zerstört, die Sachen in Frage stellen, die Eliten, weil die Eliten füttern sie ja, natürlich fressen sie. Das ist kein Aluhut-Ding, sondern das Bundesfamilienministerium unterstützt diese Leute doch und das Bundesinnenministerium und es bezahlt doch ihre Gehälter. Außerdem sind es alles einflussreiche weiße Männer und das ist ja schon eine Steilvorlage für gewisse Personen, ne? Das ist so lächerlich, echt. Das Patriarchat. Wobei, wäre das nicht Antisemitismus ein bisschen so, der Applebaum? Ich dachte, der wäre irgendwie Amerikaner und halber irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Kannst du mal deine rassistische Linse abnehmen? Ja, nur weil der Applebaum heißt, heißt es nicht, dass er Jude ist. Aber ich habe mir mal einen Vortrag das jetzt auch nicht, um den Narrativ aufrechtzuerhalten. Nee, und Autofokus ist übrigens aus der Ecke Vizorek, Banaschuk etc. Ja. Nochmal, noch am Rande. Tweets wie diese sind mitunter schuld daran, dass männliche Beschuldigte nicht zur Polizei gehen und Strafanzeige stellen. Ja. Victim Shaming! Wenn ich das sehe, werde ich echt sauer. Ah! Ja. Ja, diesen Beitrag von Herrn Abdel-Samad fand ich hier wieder ganz gut. Wer liest vor? Ich will vorlesen. Ja, liest du vor. Weil das sau so ein Kanake wie ich. Bei den Olympischen Spielen bin ich auf zwei medialen Phänomene gestoßen, Alter, kann doch nicht schreiben, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Erstens, die Berichterstattung interessiert sich nicht für die Medaillengewinnerin, sondern auch für die Exoten, die lustig sind oder die Spieler mit deutlich schwachen Leistungen, mit denen man Mitleid hat. Zweitens, es gibt viele muslimische Frauen, die bei den Spielen die absolute Mehrheit von ihnen trägt, kein Kopftuch, okay. Doch die Medien interessieren sich mehr für die Bekopftücherten, egal welche Leistung sie bringen. Sie werden entweder hofiert oder kritisiert und das macht Propaganda für die Kopftuchindustrie und die islamistische Szene dahinter. Auch der US-Präsident Obama ließ sich mit einer muslimischen Sportlerin abbilden. Hillary Clinton postete das Bild der gleichen Frau auf ihrer Facebook-Seite und sagte, dass sie stolz auf die Frau ist und dass, obwohl sie keine besonderen Leistungen vollbracht hatte, verglichen mit anderen amerikanischen Sportlerinnen und anderen muslimischen Frauen bei den Spielen, die kein Kopftuch tragen. Die Absicht dahinter ist natürlich gut, denn die beiden wollten betonen, dass sie anders als Trump niemanden ausschließen wollen. Doch durch diese Ehrung machten sich auch sie beide Propaganda für das Kopftuch tragen, und zwar besser, als die Islamisten hätten je machen können. Alter Schwede. Denn der Eindruck wird erweckt, dass das Kopftuch zum Muslimsein gehört und dass das Muslimsein ausreicht, um geehrt zu werden. Klar kann auch ein positiver Aspekt dabei rauskommen, dass auch Frauen mit Kopftuch durch solche Bilder ermutigt werden, Sport zu treiben und Karriere zu machen. Aber ich glaube, der negative Aspekt überwiegt. Mit der gleichen Haltung gehen viele Politiker und mit Muslimen in Europa um. Sie behandeln sie wie Exoten, wollen sie von Kritik verschonen und meinen, dadurch schützen sie Muslime vor Rassismus. Doch genau der Gegenteil ist der Fall. Indem sie ihre Erwartungen an Muslime senken und sie von der Kritik verschonen wollen, diskriminieren sie Muslime. Und indem sie Sonderrechte für Muslime fordern und jede Islamkritik als Rassismus bzw. Islamophobie bezeichnen, verstärken sie Ressentiments und Skepsis der Mehrheitsgesellschaft gegen Muslime. Ich glaube, der olympische Gedanke heißt nicht, dass wir Schwache dafür bejubeln, dass sie schwach sind, sondern dass wir alle nach den gleichen Spielregeln behandeln und von allen das Gleiche erwarten. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Mir fällt da halt auch immer dieses typische oh, es gibt eine Islam-Diskussion im Fernsehen, wer ist stellvertretend für einen Islam eine Frau mit Kopftuch? Wer trägt den Kopftuch in Deutschland? Die Minderheit, die absolute Minderheit. Und das ist halt wieder dieses kulturwissenschaftliche Phänomen, dass man Komplexität auf einfache Sachen reduziert, die man leicht wiedererkennen kann. Ja, das Kopftuch ist mittlerweile ein Symbol für den Islam in Deutschland geworden. Ja, ich meine gerade jetzt auch wieder diese Debatte um die Burka, da geht es ja auch wieder nicht um die Menschen, weil grundsätzlich, das ist ja auch so ein zwiegespaltenes Ding, auf der einen Seite will ich dieses Symbol hier eigentlich nicht haben, auf der anderen Seite möchte ich niemandem vorschreiben, wie er sich zu kleiden hat. Ja, wobei, also Burka, wenn du jetzt komplett verschleiert bist, also ich finde Leute in der Nazi-Uniform auch kacke. Und für mich ist eine Komplettverschleierung schon was sehr, sehr, sehr Fragwürdiges. Vielleicht nicht das gleiche wie eine Nazi-Uniform, aber einfach sowas, wo ich sage, ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber es ist merkwürdig, was ihr da macht. Ja, du warst halt auch nicht, weil die Leute wirklich frei sind, sich zu entscheiden, ob sie das anziehen wollen oder nicht. Trotzdem sehe ich da halt, dass abgewogen werden muss zwischen diesen beiden Dingen. Ich habe das auch für mich noch nicht endgültig entschieden, in welchem Lager ich mich da zuschlagen würde. Aber grundsätzlich, wenn Freiheit, dann Freiheit für alle. Ja, das stimmt. Was mich da so immer wieder ein bisschen aus dem Konzept bringt, ist, einerseits denke ich, die Burka und das Kopftuch sind ein Symbol der Unterdrückung. Aber dann habe ich auch im Hinterkopf immer, ja, guck mal, dann sind die aber, kommen die aus einem anderen Kulturkreis, sind in Deutschland, möchten ihre Kultur bewahren. Und natürlich gehört der Islam auch zu der Kultur. Und damit das Kopftuch, weißt du, das ist schwierig, das abzuwägen, wirklich. Ja, das ist natürlich auch die Frage, ob das wirklich jetzt, also wie ja der Ali Udlu auch ständig bei Twitter schreibt, da steht ja eigentlich nichts im Koran, dass man ein Kopftuch tragen soll. Es steht halt nur irgendwie drin, dass man seine Reize verhüllen soll. Und in welchen wie das dann gemacht wird, ist halt die Frage. Ne? Und da hat dann ja, ich glaube, es war eine iranische Erfindung mit diesem Kopftuch, wenn ich mich da richtig erinnere. Afghanistan, dachte ich. Okay. Also, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, es war in Iran wurde das ja jedenfalls dann irgendwann verpflichtend. Da gab es ja auch letztens diese Aktion, wo irgendwelche Männer sich so ein Kopftuch angezogen haben, um darauf hinzuweisen, dass sie da in der Öffentlichkeit nicht ohne Kopftuch rumrennen dürfen. Und da tun sich doch die Frauen dann die Haare abrasieren, damit sie kein Kopftuch tragen müssen ja. In der Öffentlichkeit. Ich finde, das ist eine schwierige Diskussion, ehrlich, ja, weil Meinungsfreiheit und alles, das gehört halt, wie sagt man noch, da gibt es auch dieses, das ist ein Zitat, das wird immer Voltaire zugesprochen, stammt aber eigentlich von jemand anderem, der Solanum hat es letztens auch benutzt, halt eben mit der Meinungsfreiheit, ich stimme nicht mit dem ein, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, damit du es sagen kannst. Und dieses Gefühl habe ich auch oft, dass halt eben die Leute kommen in ihren Argumenten und irgendwie kannst du die nachvollziehen, aber du findest es halt total mega scheiße. Ja. Und dann hast du dann natürlich auch Nachrichtenmeldungen, die dich ein bisschen in den Kontext durcheinander bringen. Du hast halt hier in Deutschland diese Debatte dann jedes Mal ums Kopftuch, um die Burka. Dürfen Burkinis in Badehäusern in Freibädern getragen werden und so? Ja, das sind ja Themen, die jetzt im Sommer halt in Deutschland über die gesprochen wurde. Und dann hast du dann einen Bericht, der beinhaltet, dass halt, also in Syrien wurde die IS aus einem bestimmten Teil zurückgedrängt. Das Erste, was die Leute gemacht haben, war, die Birken zu verbrennen, ja, weil die das eben als ein Symbol der Unterdrückung wahrnehmen, ja, weil die halt aber eben so. Im Bereich, da haben die dann gar keine Wahl mehr, ne? Ja. Also, du kannst dich noch drüber streiten, ob die Leute sich das selber anziehen, obwohl ich diese Gründe, warum man sich das anzieht, also irgendwie, um zu signalisieren, dass man so besonders rein ist und überlegen ja quasi damit. Aber das Problem ist ja, ob das jetzt ein Symbol für Unterdrückung ist oder nicht, ist ja eigentlich erstmal eine zweitrangige Frage, denn wurde immer schon gesagt, also für mich wäre jetzt die erste Frage, die Einzelperson, die sich dafür entscheidet oder eben nicht, also wird sie quasi gezwungen, sowas zu tragen oder macht sie das freiwillig? Und da muss es ja erstmal losgehen. Und wenn diese Frage quasi geklärt werden kann, dass jemand wirklich aus freier Überzeugung sagt, ich will das tragen, dann sehe ich halt schwierig, da Argumente zu finden, die dagegen sprechen würden, die man die Freiheit zu nehmen. Wobei man das ist eine Sache, die auf jeden Fall dazu entschieden wurde. In Frankreich gibt es das ja schon länger und da hat ja dann jemand geklagt von diesem Europäischen Gerichtshof und da haben sie ja dann das aufrechterhalten und sich quasi auf die Seite von Frankreich da geschlagen. Und das mit der Begründung, dass man halt, wenn man sich in der Öffentlichkeit befindet, prinzipiell das Recht hat, die Gesichter der Leute zu sehen, die sich da mit einem aufhalten in der Öffentlichkeit. Also da muss man halt auch zwischen den verschiedenen Bedeckungen halt unterscheiden. Burka und ein Hijab ist ja auch was ganz anderes. Also, ja, schon. Aber ja. Burka ist halt für mich wirklich so ein, ich weiß nicht, ja, in der Öffentlichkeit darf ich auch nicht mit einer Sturmhaube rumrennen. Ja, es gibt doch das also, Vermummungsverbot, oder nicht? Ich darf ja auch nicht mit dem. Ja, aber es gibt ja auch Religionsfreiheit. Also das ist alles sehr, das sind diese Fälle, auf die man nicht wirklich vorbereitet ist. Nur mit dem Spaghetti-Monster hat mir gesagt, ich soll mit einer Sturmhaube rumrennen. Mit einem Nudelsieber auf dem Kopf. Das Vermummungsverbot gilt wohl nur auf Demonstrationen. Das war mir bis vor kurzem auch nicht bewusst. Der Punkt ist natürlich, ich weiß nicht, wie reagiert werden würde von der Polizei zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 5 Leuten durch die Innenstadt laufe und voll mit Skimasken und so weiter durch die Einkaufsstraße gehe. Ich glaube, es würde auch nicht so positiv aufgenommen werden. Ich weiß aber nicht, ob es da rechtliche Handhabe geben würde. Soweit ich weiß, ist doch das freie Entfaltungsrecht der Furries, was sie machen wollen. Ne? Das stimmt auch. Die Furries haben wir bisher komplett vergessen. Ja, also nicht strafrechtlich. Also, was du natürlich kriegen kannst, ist eine Ordnungswidrigkeit irgendwie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sowas. Platzverweis sowieso wegen das Gefahrenabwehrgesetz ist ja sowieso relativ Auslegungssache, ne? Wenn ja quasi jeder Polizist irgendwie für 24 Stunden verbieten, dich irgendwo aufzuhalten, einfach wegen Gefahrenabwehr, ohne das groß begründen zu müssen. Also das ist ja auch voll scheiße für die Burka-Tussen dann, wenn die demonstrieren wollen, dann dürfen sie nicht mal eine Burka anziehen. Ja, da gibt es aber auch Ausnahmen. Also du kannst das beantragen. Also ich weiß das noch, weil bei diesen ganzen Demonstrationen hier in Hannover bei mir, da war ja auch die erste Demo gegen diesen ganzen NSA-Kram, kurz nachdem das rausgekommen ist. Und da wollten die natürlich alle hier mit ihren komischen Guy Fawkes-Masken rumrennen. Und da fragst du dann an und dann sagen sie dann irgendwie ja oder nein. Und dann kannst du halt auch so eine komische Maske aufsetzen, wenn die das erlauben. Also ich habe mal nachgelesen, das Kopftuch geht wirklich auf Mohammed zurück, weil seine Ehefrau wollte nach der Auferlegung des Hijab ins Freie hinausgehen, um ihre Notdurft zu verrichten. Da sie so sehr korpulent war, heißt es, erkannte sie ein anderer und ermahnte sie, weil sie sich nicht verborgen hatte. Sie kehrte daraufhin zum Propheten zurück und berichtete von dem Vorfall. Und er gab daraufhin seiner Ehefrau die Erlaubnis zur Verrichtung der Notdurft, ins Freie hinauszugehen. Und sofern das eine tatsächliche Begebenheit widerspiegelt, ist es ein Indiz dafür, dass der Hijab die Verhüllung des Gesichtes einschloss. Weil der hat ja nur daran erkannt, dass die so dick war. Also so den langen Fußnägel erkannt. Mit solchen Sachen müssen wir uns auseinandersetzen im Endeffekt. Mit Leuten, die diese Texte nehmen und uns erzählen, ja, aber wir müssen leider nach diesem Buch leben. Und deswegen müssen wir unsere Frauen einwickeln. Das ist auf der anderen Seite auch wieder. Ist das in einer zivilisierten Gesellschaft sinnvoll, solchem rückschrittigen Zeug überhaupt Platz einzuräumen? Also da, ich kann diese Burka-Frage für mich irgendwie noch nicht abschließend. Ich weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, es steuert ständig auf eine Grundsatzdebatte zu, ja, so nach dem Motto, wie viel Religion vertragen wir in der Demokratie, weißt du? Ich fände es gut, wenn du in einen Tempel, egal von wem, ob es jetzt, egal welcher Tempel, nicht da erst ab 18 rein darfst. Das wäre meine Idee. Kirche nur ab 18, finde ich gut. Ja, das stößt vielen an den Kopf, aber das ist meine persönliche Überzeugung, dass du erst eine Religion sozusagen annehmen solltest, wenn du auch in der Lage bist, Alkohol zu trinken. Also, ja, aber kannst du dann Religion effektiv als Machtinstrument benutzen? Ja, das fällt dann weg, aber das ist meine Meinung. Religion am den Kindern das nicht von früh bis spät schon als vollkommen normal verkaufst, dann wird es später eh schwieriger. Ne? Kinder, was hat uns das mit den gewalttätigen Videospielen gelehrt? Dass Eltern einen Scheiß drauf geben, was die Altersbeschränkung ist. Und da kannst du aber mal doppelten glauben, dass das radikal christlich oder radikal muslimische Eltern Scheiß drauf geben. Ich brauche einfach demnächst jede Kirche einen Türsteher. Ja, ich finde das einfach die Indoktrination dadurch nicht verhindern. Die wird doch weiter stattfinden. Die findet doch in den Häusern statt. Ich meine, das ist so ein bisschen so. Aber die findet dann im Geheimen statt. Die kann ich dann kriminalisieren. ja, wie die Urchristen halt, die sich da in irgendwelchen Höhlen getroffen haben. In Frankfurt wurde eine Korandruckerei ausgehoben und mehrere Bibel-Schwarzhändler verhaftet. Ja, das ist alles so ganz lustig, aber ich finde es mittlerweile, ist keine Ahnung, ob ich jetzt schon von den Medien so gehirngewaschen bin, aber wenn ich in Freiburg über die Straße laufe und da steht einer mit seiner Fahne, der da irgendwelche Korane verteilt und sowas, ja, da wird mir auch ein bisschen mulmig. Ne? Ja, also von der Lügenkampagne. Lügenkampagne. Ja, heißt doch Lies auf Deutsch, aber Lies auf Englisch. Das haben sie jetzt aber geändert, ne? Das steht nicht mehr drauf. Ja, also bei der ganzen Sache, ich finde, das ist irgendwie so, ja, beißt mir jetzt in irgendwie das Scheiß-Sandwich oder trinkt mir jetzt aus dem Puke-Milkshake. Irgendwie, du kriegst von allen Seiten halt irgendwie, kriegst du was ab. Bildungstechnisch finde ich das viel interessanter, weil zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg gibt es Religion ab der ersten Klasse, aber Ethik erst ab der siebten. Das ist ein Unding. Schon immer so gewesen. Aber ich meine, jetzt wollen sie mittlerweile, es gibt ja katholische, evangelischen Religionsunterricht, jetzt wollen sie den islamischen noch dazu holen. Der Witz ist jetzt zum Beispiel bei mir in der Studentenstadt, wo ich bin, da kann man zum Beispiel islamische Theologie studieren. Und dann kam letztes heraus, Wunder was, waren da beteiligt am Bildungsplan und was weiß nicht. Das waren so graue Wölfe nahe Islamverbände. Ja, graue Wölfe, falls du die kennst, das sind die Nationalisten aus der Türkei. Und dann sind auf einmal alle so, obwohl es zu spät war, so, wow, fuck, ja. Dann wird ein konservativer Islam sozusagen gepredigt und den Leuten auch so injiziert. Und es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass dieser Aktivismus bei den Konservativen, der ist ja da, klar. So ein liberaler Moslem hat ja ein Weltbild so, hey, jeder soll leben, wie er will. Ist schön, wenn er auch an Islam glaubt, aber soll jeder für sich entscheiden. Aber ein Konservativer, der wirklich ganz streng danach geht, der guckt, scheiße. Kann man jetzt islamische Theologie studieren, die werden dann Lehrer. Jetzt müssen wir da hingehen und denen unsere Version sozusagen einfüttern. Und das ist halt das ganze Problem. Ich glaube, die Liberalen in Deutschland sind zu liberal, was das angeht. Also, ja, die reihen das nicht. Und da gab es auch schon in vielen Bundesländern irgendwelche Bestrebungen und es ist jedes Mal nach hinten losgegangen. Also das mit den grauen Wölfen hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber es war jedes Mal so, dass es hinterher hieß, so, ja, was ist denn das jetzt überhaupt für eine Organisation, die euch da rangeholt habt? Und das gibt dann auch immer diese Hackereien zwischen diesen ganzen verschiedenen Verbänden, die dann alle meinen, ihre Auslegung wäre die Auslegung, die man da jetzt lehren muss und so. Und es gibt halt auch die christlichen Kirchen, die darauf pochen, dass es diesen Islamunterricht geben soll, weil wenn es den nämlich nicht gibt, dann müssen sie nämlich auch bald um ihren eigenen Bekenntnisunterricht da bangen, weil dann nämlich die Leute auch sagen werden, so, was ist denn überhaupt noch die Daseinsberechtigung für euren Religionsunterricht? Ja, deswegen Religion ab 18, Religion raus aus der Schule. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel ein Großteil der türkischen Moscheen in Deutschland, was Imame angeht, was Predigten angeht, was Inhalte angeht, von DİTİB beschickt wird. Und DİTİB ist eine staatliche Organisation, die direkt mehr oder weniger der Regierung und damit Erdogan und der AKP untersteht. Was wird da für ein Islam in diesen Moscheen wohl gepredigt? Weil in NRW dachte ich, ist jetzt der muslimische Religionsunterricht gekippt, gerade wegen der DİTİB-Verbindung, also zur Türkei, dachte ich, dass ich die Tage bei N24 gelesen hätte. Also ja, also meistens noch gibt es das noch nirgends, nur in irgendwelchen Pilotprojekten mit mal ausprobieren oder so. Und auch was die Lehrstühle angeht, gibt es auch nur wenige in Deutschland und es gibt ja auch diesen einen, der sich da mit den einen angelegt hat, ich vergesse mal wieder, wie der heißt, aber also so ein Professor, der gemeint hat, ich mache hier irgendwie vernünftig liberal und wo dann auch alle möglichen Verbände dann gekommen sind und gesagt haben, so nee, das ist alles Schifaschi-Kram hier, das ist kein richtiger Islam. Ja, ich meine, weißt du, moderater Islam funktioniert hervorragend, das sieht man zurzeit in der Türkei, also weißt du, ideal. Also, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen keine Ahnung, engstirnig, aber ich finde jede Unterwanderung von einer Gesellschaft durch Religion, finde ich furchtbar. Jedes Mal, wenn sich eine Religion weiter ausbildet, das geht mir an die Nerven, keine Ahnung. Es hat nichts damit zu tun, dass ich speziell Muslime nicht mag. Ich mag gar keine Religion, überhaupt nicht. Und ich finde jede Bestrebung irgendwie Schulunterricht, ob es jetzt buddhistisch oder muslimisch ist, ich finde das furchtbar. Und christlich und evangelisch soll raus aus der Schule. Aber das Problem ist ja dabei, ich meine, es ist jetzt ein bisschen merkwürdiges Argument vielleicht, aber das hat man schon oft bei anderen Sachen gesehen, dass wenn man jetzt sagen würde, okay, in der Schule kann man zumindest noch einigermaßen kontrollieren, was gelehrt wird, zum Beispiel über die Ausbildung der jeweiligen Lehrer. Wenn man das komplett rausnimmt, dann findet das nur noch in der Familie statt und nur noch in den Glaubensgemeinschaften. Und da ist es komplett. Ja, aber ich meine, es ist halt bei dem anderen Bekenntnisunterricht halt eben auch so, dass der Staat da nicht mitreden darf. Ja. Also das stimmt, aber so hat man zumindest noch eine Gegennarration, sage ich mal, die einigermaßen kontrolliert werden kann. Im anderen Fall gibt es nur noch eine Quelle von Informationen und die ist komplett außerhalb jeglicher Einflussnahme. Ja, das ist ein... So auch. Also die können ja in ihrer Familie den Leuten auch erzählen, was sie wollen. Die können auch sagen, das, was du da in der Schule gelernt hast, ist vollkommener Bullshit. Natürlich. Das ist die Gefahr, also das kann man nicht ändern, es sei denn, man installiert in jeder Wohnung eine Überwachungskamera und lässt das überwachen, was gesagt wird. aber so, das wäre zumindest eine Möglichkeit, wo man zumindest vielleicht einige Leute noch auffangen kann, wenn sie zu Hause, sage ich mal, extrem beeinflusst werden, dann zumindest außerhalb des Familiensache. Ja, ich glaube, es würde mehr helfen, wenn diese Religion nicht so selbstverständlich wäre in der Gesellschaft. Also generell jetzt. Und dadurch, dass ich sage, das ist hier ein Schulunterricht und dass ich da irgendwelche Lehrstühle verschaffe und das auch noch als Wissenschaft irgendwie erhebe, diese ganzen Feststellungen von irgendwelchen Glaubenswahrheiten und so ein Zeug, da schaffe ich da nicht mehr Anerkennung für, als es nötig wäre. Also ich glaube, es würde eher... Das müsste ja quasi ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein, wo man sagt, okay, sieht man ja auch zumindest in einigen osteuropäischen Ländern, dass, sag ich mal, Atheismus generell sehr stark vertreten ist und auch immer deutlicher wird, dass jetzt irgendwie künstlich, sage ich mal, zu beschleunigen, indem man sagt, okay, wir verhindern jetzt, dass Leute das in der Schule beigebracht bekommen oder irgendwelche anderen Maßnahmen, weiß ich halt nicht, was hier nach hinten losgehen kann, indem sich halt Leute dann also eher radikalisieren. Also ich sehe das so, dass in Deutschland in der breiten Bevölkerung, also zumindest in den Großstädten, da die Leute eh mit Religion nicht viel anfangen können. Und da braucht man nicht viel für tun. Also ich erlebe das ja immer wieder, das war ja quasi so mein erstes Thema mit dem ganzen, Verwirrungen hier in Deutschland mit Kirche und Staat und so. Und ja, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was da alles abgeht. Also zum Beispiel halt diesen Paragraphen, den wir uns hier gerade angeguckt haben, wenn man das nicht mal gehört hat, dann wissen das die meisten Leute ja auch nicht, oder diese ganzen Zuschüssungen, die da noch kommen und was die für Grundlagen haben und diese ganzen Dinge, oder auch was den Religionsunterricht angeht. Viele Leute meinen, der Religionsunterricht wäre einfach dafür da, dass die Leute generell irgendwas über Religion lernen oder so, dass das ein festgelegt ist als Bekenntnisunterricht, wo ich da die Sachen, die meine Religion irgendwie für richtig hält, als bestehende Wahrheiten, wie das da mal in so einem Verfassungsgerichtsurteil drin stand, vermittelt kriege. Das wissen die meisten Leute ja auch nicht. Also ich stimme dir ja auch komplett zu, generell. Mir wäre es auch lieber, wenn das ein Religionsunterricht generell durch eine Art Ethikunterricht ausgetauscht werden würde. Das wäre auch aus meiner Sicht ein Idealzustand. Aber ich sehe halt eben das Problem, dass es einzelne Bevölkerungsgruppen gibt, die da eben nicht mit konform gehen und da sich eher noch drin bestärkt sehen und dann halt so in einer Form von Radikalismus verfallen. Wobei ich würde da sagen, also wenn du wirklich muslimischen Unterricht haben möchtest, würde ich dir raten, nach Afghanistan oder nach Pakistan oder nach Syrien. Also, sorry. Also vielleicht bin ich aber die verfallen da nicht im Radikalismus dann, die lernen das alles in der Schule. Weißt du, also vielleicht bin ich dazu abgebrüht, aber die arabische Welt wird halt nie so einen richtigen Frieden bekommen, wenn sie nicht ein bisschen von ihrer Religion abrücken. Wenn sie wenn sie das nicht schaffen, dann, also es tut mir leid, ich will ihnen ja nichts Böses oder so, aber viele ihrer Probleme sind einfach im Islam begründet. Also IS ist ein Glaubenskrieg Die helfen halt eben auch nicht. Also ich kenne ein paar Leute, die vor 2 Jahren in Oxford waren, bei diesem Welthumanistenkongress, wo ja auch die Laurie Penny da gesprochen hat. Und da hatten sie auch so ein Panel halt über über muslimische Länder und Blasphemiegesetze und diese ganzen Sachen da. Und die haben halt gesagt, so, ja, wenn ihr uns helfen wollt, Westen, dann schafft mal euren Scheiß ab, den ihr da habt. Weil die nämlich dann beigehen und sagen so, ja, hier in unserem Land kannst du hier nichts Böses über den Propheten sagen. Naja, ist doch normal. Ne? In Deutschland gibt es das auch so. Kannst du auch nichts über Religion sagen. So. Ja, gibt's auch, ist auch strafrechtlich. Gummiparagraf. Ja, aber das ist ja dieser Blasphemie-Paragraf ist ja zum Glück noch in Deutschland mehr oder weniger so ein Gummiparagraf, wo nur ganz krasse Sachen geahndet werden, wie dieser eine Typ, da werden nicht krasse Sachen geahndet. Also das letzte Ding, was ich da gehört hatte von Anfang des Jahres, war einer, der sich irgendwie auf seinem Auto hinten irgendwelche Sprüche da drauf gemacht hat. Und also beim besten Willen fand ich nicht weiter schlimm. Und, ja, aber es war doch so, ja, wir gehen jetzt zum Vatikan und bringen da Leute um oder sowas. Und das war ja eigentlich irgendein Zitat oder so von Martin Luther. Aber ja, aber ich meine, es ist nicht so, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, was weiß ich, Religion XY ist frauenverachtend, weil das und das drinsteht, komme ich nicht in den Knast oder sowas. Ich finde es nicht gut. Ja. Ich finde nur Hate Speech. Ich sage ja nicht, dass das toll ist oder so, aber es ist nicht so ein Blasphemiegesetz, wie wir es aus anderen Ländern kennen. Ja, es ist ja vor allem auch. Nee, es ist nicht, aber damit können die halt dann ankommen und sagen, das ist doch vollkommen normal. Und das war wie nach dem Charlie Hebdo-Zeug. Ich habe mehr Leute gehört, die über. Was weiß ich, die haben sich aufgeregt, warum man faschistische Islamisten kritisiert, als über die Leute, die da gestorben sind. Und kam dann gleich so, ja, da gibt's ja diesen Paragraphen, ich glaube, ich bräuchte mal deine Kontaktadresse und sowas. So, fick dich. Ja, und es gab auch schon Bestrebungen über die Jahre hinweg, immer von CDU-Leuten, das ganze Ding noch weiter auszuweiten, ne? So mit so tollen Begründungen wie die Erfahrung hat ja gezeigt, dass man da nicht viele Leute mit verurteilen kann. Super Grund, um fast schon hier Nein heißt Nein-Regelung. In Deutschland, also wir haben Religionsfreiheit in Europa, weil sich Katholen und Evangelen gegenseitig umgebracht hat in völkermordähnlichen Kriegszügen. Ich meine, in meinem Heimatdorf, das wurde zu 90% ausgelöscht im 30-jährigen Krieg. Also das Recht, deine Religion auszuüben, kam hier auf, weil sich zu viele Menschen deswegen umgebracht haben. Natürlich wollte man noch die Religion weiter schützen. Aber wenn sozusagen wenn es nicht in den Kontext gestellt wird, dass halt Religion sehr wohl dafür verwendet wird, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, dann ich weiß nicht, ich will es nicht haben. Es ist ja auch zum einen ist es ja auch ein falscher Vergleich, wie du gerade schon sagst, und letztendlich ist es nichts anderes als das Tu-Quoque-Argument. Nach dem Motto, so, ihr macht was Böses, deswegen ist das, was wir machen, völlig in Ordnung. So ungefähr. Also die Frage nach einer Säkularisierung oder Verringerung des Einflusses vom Islam in diesen Ländern muss ja vollkommen unabhängig geführt werden von dem, was hier in Europa passiert. Also zu sagen, nur weil ihr hier auch sowas in einer leichten Form habt, können wir das weiterhin so machen. Das ist halt eigentlich ein total schwachsinniges Argument. Na gut, das sagen die Regierungen da aber halt. Ne? Und so ganz Unrecht haben sie auch nicht damit. Weil immerhin gibt es diese Gesetze und die braucht es auch meines Erachtens noch nicht geben. Das stimmt. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das ja letztendlich Relikte sind. Vermutlich ähnlich wie dem, Präsidentenbeleidigungs- ja, Staatsoberhaupt. Genau, und, ja. Das ja seit Ewigkeiten niemals Anwendung, also selten Anwendung findet oder nur in geringer Form. Wie gesagt, bei dem Blasphemiegesetz weiß ich es jetzt nicht, aber bei dem ist es so, dass wahrscheinlich... Ja, schon ein bisschen häufiger. Also es gibt so 60 Anzeigen pro Jahr, wie viele Verurteilungen da jetzt aber doch, rauskommen. Doch recht viel. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber auf jeden Fall hat der mit seinem Auto hat auf jeden Fall eine Verurteilung gekriegt, was eigentlich auch lustig ist, weil eigentlich steht da ja drin, dass es da um den öffentlichen Frieden geht. Das ist ja immer dieses Rechtsgut. Und inwieweit der öffentliche Friede jetzt da gefährdet war, vermag ich jetzt auch nicht einzuschätzen. Wirkt auf mich ein bisschen komisch. Ja, also die Frage ist ja, ob es irgendwann eine Gelegenheit gibt, sowas loszuwerden aus den Gesetzestexten. Solange es halt so vor sich hin sauert und noch irgendwo steht und dann alle Jubeljahre oder wenn es sich mal ergibt, eine Gelegenheit ist, wo jemand den ausnutzen kann und es wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, ändert sich daran natürlich auch nichts. Aber vielleicht gibt es ja mal, also ich dachte eigentlich auch, der Böhmermann-Fall zum Beispiel wäre eine Gelegenheit, um diesen Paragraphen der Staatsoberhauptsbeleidigung rauszunehmen. Soweit ich jetzt weiß, ist daran ist daraus nichts geworden. Aber die Diskussion wurde zumindest geführt, dass es einfach ein Relikt ist, was heutzutage eigentlich vollkommen unnötig ist. Ich glaube, taktisch gesehen wäre es auch ein bisschen blöd von der deutschen Regierung, wenn die jetzt gleich sagen, ja, okay, jetzt die Böhmermann-Sache und da haben wir den Erdogan, der regt sich auf, jetzt schaffen wir mal das Ding so ab. Weil es dann merken die ja gleich schon so, die nehmen den sozusagen, ja, fallen den so in den Rücken. Ich glaube, die merken schon, dass da was geändert werden muss. Ja, in dem Fall schon, aber da haben wir ja hier damals auch lange und breit drüber geredet, über diese Doppelmoral schon alleine, wie dann plötzlich alle über ihre eigenen Füße stolpern, weil einer aus ihrer Medienklicke da irgendwie mal auf den Deckel gekriegt hat, wegen dem Kram, den er so von sich gibt, obwohl ich es halt eben auch nicht einsehen kann. Aber die Doppelmoral ist halt das Ätzende dran. Also ich bin nicht der Meinung, dass er dafür bestraft werden muss, ich bin aber auch nicht der Meinung, dass irgendwelche Leute für ihre Autobeschriftung bestraft werden müssen oder für ihre Merkel-Kritisierung. Ja, das Beste, was ich mal gehört habe mit diesem Blasphemiegesetz war, als ich das erste Mal davon gehört hatte, war, das war nachdem dieser Van Gogh, der da in den Niederlanden abgestochen wurde, dieser Filmemacher, daraufhin hat kurz danach irgend so ein alter Sack in Deutschland so eine Klopapierrolle genommen und dann auf jedem Blatt Koran draufgeschrieben und dann wurde der halt verurteilt, weißt? Und dann hat der Richter, also in der Begründung, soweit ich mich erinnern kann, stand drin, aufgrund der aktuellen Thematik wird er auch vor allem verurteilt. Und dann denke ich mir so, da wird ein säkularer Typ abgestochen, dann kritisiert einen und dann wird der das kritisiert, bestraft. So, hä? Ja, und ich glaube, es wird eher schlimmer werden in Zukunft. Das ist ja genau das, was sich die Hate Speech, No-Hate Speech-Leute eigentlich wünschen würden wahrscheinlich, dass es genau so einen Passus irgendwo gibt, um sowas ebenfalls durchsetzen zu können. Eben nicht auf Religion gemünzt, sondern für jegliche Form von Meinungsäußerung, die ihnen halt nicht gefallen. Ja, und den Islam haben sie ja auch unter Welpenschutz. Ja, genau. Und das kotzt mich auch. Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. So, wenn du Ausländer bist und aus einem in Klammer mehrheitlich muslimischen Land kommst, bist du sofort ein religiöser Mensch oder ja, wie ist denn bei euch Ramadan? Ich so, woher soll ich das wissen? Wir essen halt nur kein Schweinefleisch, das war's. Was wollt ihr alle von mir? Das ist Campus-Rassismus. Campus-Rassismus. Du hättest da mitmachen sollen. Ja, aber das ist so, ich finde das so krass. Die Leute sind so übertrieben tolerant geworden, dass sie letztendlich den intoleranten Leuten sozusagen den als Stellvertreter oder die als Sterninnen sehen. Oh. Warte, du kommst aus einem muslimischen Land? Absoluter Raum. Nein, nicht. Ja, und ich meine gerade zu Albanien und Bosnien, ganz ehrlich, das ist ja das, was sich jeder wünscht. Ich meine, für mich heißt moderat sein mehr oder weniger so, dass Religion nur eine Kultursache wird. Und ja, ich glaube halt an Gott und dann gibt es so diese Regeln wie kein Schweinefleisch und so eine Scheiße und dann war es das. Ja, ich meine, wenn ihr euch mal albanisches Musikfernsehen oder bosnisches anguckt, die Frauen sehen so krass aus, das könntest du im deutschen Fernsehen nicht zeigen, weil die halt viel zu wenig anhaben. Ja, ja so eine offene also Q-Studie. Ne, außerdem ist Kosovo kein Albanien, das ist wie Österreich. Das war ja hier Support for Sharia vom Pew Research Institute und da ist ja hier auch der entsprechende Ausschlag, wobei die Türkei hier mit 12% auch nicht gerade hoch war. Zumindest noch im Jahr 2013, als die Studie rausgekommen ist. Was ziemlich krass ist, gerade so in Bosnien, also vor allem in Bosnien, ich meine, Albanien hatte, ich sag das mal jetzt ganz blöd, den Vorteil in Anführungsstrichen, dass halt zu Zeiten von Enver Hoxha, also zur Kommunistenzeit, es ein atheistisches Land war. Also gezwungenermaßen, ist halt auch nicht so toll, Aber das kommt da ganz, aber es kommt langsam wieder auf und die Finanzierung, gerade in Bosnien, durch Saudi-Arabien, die unterstützen ja Moscheen und sowas und ihren, wie heißt das, Wahhabismus. Ich habe dort vor ein paar Jahren zum ersten Mal bosnische Frauen voll bedeckt gesehen. Das gab's da noch nie. Vielleicht so auf Dörfern oder sowas, aber das gab's da nie. Und dann denke ich mir auch so teilweise, okay, Österreich sagt halt, hey, wir lehnen Finanzierung religiöser Einrichtungen ab, fertig. Was ist passiert? Die ganzen saudisch finanzierten Moscheen, die ja 16 Jahrhunderte Islam exportieren, die mussten alle dicht machen. Vielleicht sollte man sich das auch hier in Deutschland überlegen. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, vor allem auch das Abkoppeln von Verbänden wie DITIB und solchen. Also wenn es hier einen Islam geben soll, dann muss das halt ein Islam sein, der auch von hier kommt, in gewisser Weise. Ja. In Deutsch unterrichten dann so. Ich meine, als hier die Christen auch noch in Lateinisch unterrichtet worden sind, war das Christentum ja auch wesentlich wilder, sage ich jetzt mal. Ja, und aber das geht doch auch eigentlich gar nicht anders. Wie willst du denn in der Gesellschaft irgendwie heimisch werden, wenn du dich schon bei der Lehre deiner Religion irgendwie abteilst und das geht nur auf Arabisch oder das tut uns alles leid, aber für euch ist es nicht oder so. Das ist doch Blödsinn. So kommst du nie an. So machst du die Gräben nur tiefer. Wir wollen ja auch nicht ankommen. Ja, Irrsinn. Ja, weil wir die ganze Zeit von Bildung geredet haben, switch doch mal auf den FAZ-Artikel, den ich da oben in den Reitern sehe, weil, ja, oder das Archiv, oder wie auch immer. Ach so, nee. Nee, das war's. Nein. Nicht. Hast du denn nicht offen diesen über die Bildung? Weil da ist der Religionsunterricht ja, noch. Da war auch was mit Religionsunterricht drin, ich weiß nicht. Dass ihr euch darum Sorgen macht, weil da in dem Artikel geht es um die Bildungsansprüche im Mathematikunterricht und sie stellen halt eine Prüfung von 1950, eine Prüfung von, ja genau, von heute gegenüber, also das eine Baden-Württemberg, das andere in Berlin. Aber die Quintessenz ist von dem Artikel, es findet gar keine Mathematik mehr statt. Es gibt da zum Beispiel, ja, Kater, es gibt da was gilt als einfach? Eine Teilaufgabe in der Berliner Abiturprüfung, das muss man sich reinziehen, Abiturprüfung, lautete, im Filmpark Babelsberg wird in jedem Jahr die Anzahl der Besucher gezählt. Geben Sie ein Jahr an, in dem die Besucherzahl niedriger als 300.000 war. Gezeigt wird keine Tabelle, sondern ein Säulendiagramm für die Jahre 2007 bis 2015. Eine solche Aufgabe ist gar keine Mathematik. Der Prüfling muss nur die kürzeste Säule aussuchen und die darunterstehende Ziffernfolge abmalen. Hätte er dabei nur ein wenig fehlgegriffen, wäre er auch mit einem Punkt belohnt worden. Also, wenn das symptomatisch ist für das, was in unseren Schulen momentan abgeht, wenn das in der Abiturprüfung gefragt wird und ich dann gucken muss, welche Säule unter der 300.000 liegt, dann ist es eh vorbei. Dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, weil wir zeugen lauter lebensunfähige Vollidioten. In Abiturprüfung ein Säulendiagramm angucken. Das ist gut. Ja. Außerdem haben wir da unten, ja genau hier, Vera, das ist dieses tolle Programm. Vera ist ein Programm für Mathematik. Also so ein Bildungsprogramm und es stellt 8 Klässlern Aufgaben, wie zeichne ein Quadrat mit der Seitenlänge 5 cm. 8 Klässlern. Was? Seid ihr noch ganz, was ist da dran überhaupt eine Aufgabe? Ja, wie hier schön zusammengefasst, ein derart verkümmerter Alltagsverstand kann aber nicht einmal mehr die logischsten Folgerungen vollziehen. Der Alltagsverstand ist nicht fix, sondern schärft sich durch die Schule. Das ist, also wenn das wirklich, ich muss, ne, von meinem Bruder, die Freundin, die ist Lehrerin, ich muss mich mal mit der unterhalten, inwieweit das, die ist Grundschullehrerin, mal gucken. Also Wenn das wirklich das Niveau ist, auf das wir es inzwischen runtergezogen haben, dann ist es vorbei. Ja, aber man muss auch sagen, gerade zu Berlin und die neuen Bundesländer sind ja schon, gerade Berlin, nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so voll die krassen Leuchten rausbringen. Das stimmt. Ich meine, wenn du von Berlin wechselst nach Baden-Württemberg oder Bayern im Gymnasium oder so, wirst du ja erstmal wahrscheinlich sogar runtergestuft eine Klasse, weil die ja noch gar nicht mitkommen können. Na, aber da mache ich mir um Religionsunterricht echt am wenigsten Sorgen. Da fällt mir der Kommentar von meiner Frau ein. Ich war in China in der Liga der außergewöhnlichen Studenten und halt als Hochbegabte, und die meinte, dass das Masterstudium hier in Europa, dass es total langweilig war und dass es halt easy ride war, weil es halt einfach so wenig Stoff ist, den sie lernen musste. Keine Ahnung. Also im Vergleich zu den asiatischen Ländern sind halt selbst unsere Studiengänge halt irgendwo ein bisschen Larifari. Aber wenn du halt, keine Ahnung, wenn ich mir das Abitur angucke, wenn die Aufgaben so runtergewaschen werden, dann ich weiß nicht, irgendjemand muss ja sowas wie Merkel wählen oder den Gabriel oder die Bundeskanzlerin Schramm irgendwann mal, weißt du? Du weißt doch, halt du sie dumm, ich halt sie arm, war der Vertrag zwischen der Kirche und dem Staat. Anita Sarkeesian nimmt flüsternd Andrania Shaw beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Nein. Ich weiß nicht. Mein Aluhut glüht da, wenn ich sehe, wie öffentliche Bildungseinrichtungen so heruntergeschraubt werden. So. Also. Verblödung. Ja. Idiocracy. Ich glaube, das ist der dritte Stream in Folge, in dem ich den Filmtitel nennen muss. Ja, und wir brauchen dringend mehr Facharbeiter, die auf einem ähnlichen Bildungsstand sind. Ne? Oh mein Gott. Oder auf einem noch niedrigeren. Sorry, mal eine Verständnisfrage. Paula Schramm, ist die verwandt mit Julia Schramm, oder hä? Wie kommst du auf Paula? Ja, weil irgendwie, wenn ich Julia Schramm eingebe, dann kommt so ähnliche Person, dann kommt da hier die, wie heißt diese rote Hexe da? Kahane und die ganzen Konsorten und sowas. Und dann kommt halt, ja, keine Ahnung. Die Heiko Maas und Anne Witzorek, und das sind doch diese ganzen Tussen da. Wenn ich Julia Schramm eingebe, ohne Witz, dann kommt, Julia Schramm wird auch oft gesucht, Arthur Harris. Das ist ja geil. Das ist gut. Da hätte ich noch mit dem Arthur Harris. In Polen suchen sie nach Nazi-Gold. Und ich weiß nicht. Viele sagen, dass es nicht sicher ist, dass irgendwas gefunden wird. Und auf jeden Fall suchen sie in Polen nach Nazi-Gold. Und ich habe gerade letztens mich noch gefragt, was aus der Geschichte geworden ist, weil das war ja vor ein paar Monaten der große Hype, dass sie da angeblich Tunnel gefunden haben, in denen sie irgendwie das Bernsteinzimmer und was weiß ich vermuten. Und dann wurde es sehr still, aber jetzt sind sie wohl echt am Graben, die Spinner. Und interessant wäre es natürlich auch, wem gehört es dann? Also wenn sie jetzt da wirklich was finden, gehört es dann in den Polen wie überall Gesetze zu geben, wer wie viel da wovon behalten darf. Das gehört dann natürlich den Nazis, also an. Ja, stimmt, wenn es Nazi-Gold ist. Sagt der Name schon. Wir haben da ehrlich für gearbeitet, also. Und das Bernsteinzimmer geht an die Nachfolgen von Elmar Bernstein. Korrektur, weil im Chat jemand geschrieben hat, Moment mal, alle neuen Bundesländer sind in der Naturwissenschaft. Das habe ich nicht zwingend gemeint, aber aus den neuen Bundesländern nach Baden-Württemberg oder Bayern meistens, wenn du da versetzt wirst, wird oft empfohlen, dass man die Klasse wiederholt. Ist Tatsache. Dann hätte ich noch was. Das habe ich auch gelesen. Also, gut ist die Huffington Post, das ist halt auch so. Huffington Glue, sage ich immer gern. Ja, also, das sind halt auch so die besten Nachrichten. So, ich weiß jetzt nicht, ob sie gezwungen worden sind oder nicht. Also, so, ich keine Ahnung, aber ja, fand ich auf jeden Fall eine interessante Schlagzeile. Walter White ist gar nicht tot. Der ist in Nordkorea untergetaucht. Ja. Volker Beck erwägt das schon als Nebeneinkunft oder? Als Altersruhesitz. Und Russland zieht um die Krim-Truppen zusammen und die NATO zieht auch um die Krim-Truppen zusammen. Geil, ich sehe einen Panzer und einen M103. Ja, toll. Warte, ich gehe nochmal hoch. Also, keine Ahnung. Ja, weißt, ich finde die Amis und NATO, die haben auch immer so eine scheiß Unterstützung von ihrer Bevölkerung. Weißt du, der in Anführungsstrichen Gegner macht irgendwelche Scheiße und wenn die jetzt einen auf lieb machen, sind sie zu nett und wenn sie halt einen auf gleicher Ebene machen, also hier auch ihre Muskeln spielen lassen, dann sind es wieder die größten Imperialisten irgendwie. Ja. Also die Leute können sich auch nicht entscheiden, was sie eigentlich wollen. Ja, ich weiß, jeder sagt so, der EU-Türkei-Deal, wie könnt ihr das nur machen? Und dann denke ich mir so, ja, sollen wir jetzt Bomber hinschicken oder was? Macht das dann die Sache besser oder was? Sollen wir sie dann zwingen? Also, weißt du, ich verstehe das nicht. Wir haben so viele Verträge mit Ländern, die menschenrechtsfragwürdige Praktiken haben. Und dann heißt es, ja, man kriegt dem Erdogan in den Arsch. Und ja, das tut man ja zum Teil auch. Und ja, man kauft sich dann sozusagen die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit Geld ein. Aber was willst du denn bitte auch sonst machen? Also es ist doch besser, wenn du erstmal versuchst, ein bisschen Kuschelkurs zu fahren, bevor du dann, keine Ahnung, auf den Tisch haust. Also geil fand ich ja nach der ganzen Krim-Sache, wenn da so Leute gesagt haben, ja, das war ja auch irgendwie verständlich, weil die NATO ist da ein bisschen, sind da an den Grenzen mit Panzern rumgefahren. Dachte ich mir so, ja, okay, hä, was ist denn das für eine Begründung, weißt du? Naja, das ist wie, wenn einer von euch mit dem Auto so Donuts vor mein Haus fährt und ich dann zu dir ins Haus gehe und deine Freundin verprügel oder sowas, so weißt. Ja. Naja, man muss halt schon sehen, dass den Russen zugesichert wurde, dass es halt keine Ausbreitung der NATO nach Osten gibt, vertraglich. Und dann haben die das halt mal doch gemacht. Also ich kann die Russen verstehen, nicht, dass ich das gutheiße, aber die haben einfach gemerkt, dass Verträge mit den Amis nichts wert sind. Ja, naja. Wobei halt auch dieses asymmetrische Kriegsführung von einem Staat finde ich auch sehr merkwürdig. Also normalerweise ist es ja so eine Taktik von Terroristen oder so, dass du asymmetrische Kriegsführung hast. Und ja, das sind alles Freiheitskämpfer im Osten der Ukraine. Aber wenn du dir dann anguckst, wie die Rüstungsausgaben von Russland hochgegangen sind und dann wieder runter, das ist halt schon auch merkwürdig. Wobei ich halt, wie gesagt, es gab auch mal das Zugeständnis, dass es eben gerade keine Ostausweitung gibt. Auf der anderen Seite, warum Russland vielleicht nicht auch einfach der EU beitreten möchte, das weiß ich auch nicht. Aber das ist auch ein sehr schwieriges Thema, sozusagen. Also, weil, naja, also sozusagen der Angriff von Russen auf die Ukraine, der war auch wesentlich länger geplant. Also man hat die ersten Vorbereitungen, die man sehen kann, in 2001. Also irgendwie so. Ja, sowas ist ja immer geplant. Ich meine, die Sowjetunion hat ja auch damals im Afghanistan-Krieg eigentlich geplant gehabt, dass sie in die Mandschurei einfallen, in China und sowas, weißt du, wie ich meine? Also das ist ja, die sind ja schon darauf trainiert, genauso wie hier in, keine Ahnung, die Bundeswehr. Also die trainieren ja auch auf spezifische Sachen, was am wahrscheinlichsten Sinn macht. Ziemlich geil fand ich es in Russland, gibt es ja diese Vereinigung der Mütter gefallener Soldaten oder sowas, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, die wurden, weil unter der Hand, sage ich mal, russische Soldaten in die Ukraine geschickt wurden, das ist ja auch bewiesen, die haben sich halt beschwert und dann wurde denen halt irgendwie vorgeworfen, ja, ihr kriegt Zahlungen aus dem Ausland, ihr seid Spione oder so ein Scheiß. So, what the fuck? Also da ging es dann so weit, dass es sogar gegen die eigenen Leute ging, weißt, die nur Schiss haben um ihre Kinder. Ja, also ich meine, in Afghanistan sind ja Das waren so, glaube ich, 15.000 Sowjetsoldaten, die gefallen sind. Es waren ja eigentlich, also in Anführungszeichen, gar nicht so viele. Also, das ist furchtbar zu sagen natürlich, weil 15.000 schon eine ziemlich große Zahl ist. Aber in Russland gibt es einfach keine Unterstützung für einen längeren Krieg. Also, und man sieht es da relativ genau. Wobei ich halt schon auch sagen muss, so von unseren lieben britischen Freunden so immer pushen, dass man die EU erweitern soll und erweitern soll. Und ja, bitte mehr in den Osten gehen soll und dann rausgehen, nachdem dann irgendwie nach den Erweiterungen es dann Probleme gibt dann mit der Ukraine. Das finde ich halt schon auch irgendwie hart. Also ich weiß da nicht so genau, von wem ich mehr angepisst sein soll. Also irgendwie, es ist keine glückliche Situation. Am meisten angepisst bin ich von den Medien, die uns da auch irgendwie nur ständig Meinung servieren. Ja, ja. Ja, gerade so krimmäßig jetzt? Ja, der ganze Ukraine-Konflikt. Ja, also Verschweigen der Nazi-Symbolik teilweise und so. Da gab es ja sogar mehr Kulpa von den Medien, dass sie da wohl ja, nicht so richtig aufgepasst haben. Ja, das stimmt schon und ich finde, das ist auch problematisch. Ich meine, die hatten schon Bias gehabt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, Russland, wenn die irgendwie was machen, dann machen sie es meistens nicht aus einer guten Intention oder Leute zu schützen und so eine Scheiße. Was halt die Medien hier jetzt falsch gemacht haben, war genau den, sag ich mal, den Mainstream-Skeptikern oder was weiß ich, die Russia Today gucken und sowas, gerade den Leuten Munition zu geben, dass man halt Sachen verschwiegen hat, dass man so nur von einer Seite berichtet hatte. Und das hat halt denen geholfen. Ich meine, guck dir mal die Propaganda an, wie es in Russland war. Das war ja abnormal. Vor allem als MH17 abgeschossen wurde. Kommt es in Nachrichten, ja, die Separatisten haben ein Militärflugzeug abgeschossen. So als kurz nachdem das Passagierflugzeug abgeknallt wurde. Und dann ein paar Stunden später, ja, die bösen Ukrainer haben die MH17 abgeschossen. Weißt du, so perfide ist das bei denen schon gewesen, was die Propaganda anging. TV Rain wurde, sage ich mal, hat ihren Sendeplatz verloren, falls euch das was sagt. Das war also der letzte unabhängige TV-Sender, der öffentlich einfach von Person als Spionagesender dargestellt wurde, weil sie halt nicht Putin-freundlich waren. Und kritisch halt, weißt. Mhm. Und das ist halt ziemlich schade, weil ich dachte, vor allem gerade so als Balkankind war ja Russland immer so ein größerer Player als Amerika eigentlich. Weil Russland und Serbien ja immer so zusammen waren, vor allem was halt die Jugoslawienkriege anging. Da hat man eine positive Entwicklung gesehen, aber ich weiß nicht genau, was passiert ist in den letzten Jahren. Ging ziemlich krass in diesen Nationalismus einfach. Und ja, ich glaube, das wird Putin auch letztendlich zum Verhängnis. Er wird es auch auf jeden Fall. Also Putin ist ja in den Umfragewerten, ist er ja in den Keller geschossen und dann konnte er ja irgendwie die Krim sozusagen heimholen, in Anführungszeichen, und war danach dann wieder beliebt. Aber an sich hat Russland eigentlich viel zu viele Probleme innerhalb. Also ob es jetzt Korruption ist oder demografischer Wandel oder einfach generelle Fehlentwicklung in der Wirtschaft, dass das Medianeinkommen furchtbar ist, $800. Also es gibt keinen Staat, in dem es eigentlich so viel Geld gibt, wo das Einkommen aber so ungerecht verteilt ist wie in Russland. Und irgendwie, wenn sie das nicht anpacken, das wird für sie auf jeden Fall nicht einfacher werden. Also das ist halt irgendwie schade. Also das ist halt so, wenn man einen Staat auf einer langen entstandenen Kleptokratie aufsetzt und nicht ausmistet. Ja, das stimmt. Ja, die Schocktherapie war halt nicht so schön, weil ich meine, als Marktwirtschaft eingeführt wurde, haben sich natürlich die Leute schön ohne gesetzliche Reglementierung und sowas und ohne Exekutive und so alles schön unter Nagel reißen können. Dann kam natürlich Putin, der Retter in Anführungsstrichen später, aber ich meine, das Problem läuft jetzt halt auf politischer Ebene genauso ab. Also da gibt es ja auch Stories von, keine Ahnung, wieder teilweise in Moskau so Immobilienbesitzer, wo auf einmal so Schlägertrupps kommen, so ein, keine Ahnung, was weiß ich, die haben halt ein Grundstück, ein richtig geiles in Moskau ist abnormal teuer geworden, Immobilien, die halt so, weißt du, dieses typische, ich habe ein kleines Häuschen und eine Firma will da halt einen großen Konzern hinbauen. Wollen nicht verkaufen und dann kommen halt so Schlägertrupps vorbei, weißt du. Und da den Leuten ist es auch dann scheißegal, da hört auch keiner zu. Dann geht's hier nicht ums Volk und sowas, sondern dann ist Geld doch wichtiger und so eine Kacke. Also ganz, ganz komisch, was da passiert. Krasser wie in Amerika, muss ich sagen. Ja. Wobei halt Amerika steht dem in Russland kaum in was nach. Also so eigentlich ist sogar die finanzielle Ungleichverteilung in den USA, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar schlimmer. Wobei ja, in Amerika... In Amerika ist es halt so, weißt du, die prügeln sich mit Anwälten rum, wo es zum Beispiel diese Taktik gibt, ja, ich zerr dich vor Gericht, der Prozess wird 2 Jahre gehen. Wir werden zwar nicht gewinnen, das wissen wir, aber das wird dich so viel kosten, dass du dann am Boden liegst. Und in Russland ist halt so, ey, ihr da hier kriegt ihr eine Flasche Smirnoff Black, wenn ihr da hingeht und den ein bisschen Angst macht, weißt du. Das ist vernünftig. Pick your poison. Ja. Und ich meine, das ist ja bei uns in Montenegro und sowas, das ist ja nicht anders. Und da merkst du halt manchmal auch, weißt du, wir flennen in Deutschland echt oft rum wegen Bürokratiescheiße und sowas, aber wenn du mal in einem Land bist, wo es halt weniger Bürokratie gibt, dann weißt du erst, warum es so krass ist, ja? Weil halt sonst jeder macht, was er will. Also, es ist ja auch so, ich meine, schau dir Somalia an. Die haben auch wenig Bürokratie. Aber da wollen die Leute nicht unbedingt hingehen. Also, weißt du, so, außer ich mein, wenn man Pirat werden will. Ja. Ja. Nein, hey, aber bedingungsloses Grundeinkommen. Hallo, Akbar. Ja. Nein, ich meine, Bürokratie ist halt auch immer, es wird immer mehr so ein Schlagwort. Auf der anderen Seite hätte ich gern schon ein bisschen Bürokratie, wenn jemand Kinderspielzeug herstellt und dann sich dumm anstellt und fragt, warum darf da kein Blei rein? Dann hätte ich schon gerne Bürokratie, die sich drum kümmert. Also, weißt du, so keine Ahnung. Ja, aber kümmert sich die Bürokratie wirklich noch darum oder ist die inzwischen auch zu großen Teilen beschäftigt, die Einkünfte weniger Leute zu nähren? Soll auf die Farm. Welches Geschlecht hat Blei? Ja. Nee, was war das? Das kam doch mal bei Thunderfoot, wo diese Carbon ist maskulin oder sowas? Ja, was war das? Der Carbon frei war Masculinity. Ja, der Gender Studies Doktorarbeit. Ja, Gender Studies in den USA ist in meinen Formen auch eine Form von Korruption. Du tust wissenschaftlichen Müll, also geistigen Müll als Wissenschaft deklarieren und tust dadurch sozusagen den Output an wissenschaftlichen Arbeiten von deinem Land künstlich erhöhen. Weil was ist ein endlich konstruiertes Schneeballsystem? Oh, warte, war das Bild gerade Heinrich Böll Stiftung? Das ist doch die Grünen nahe, oder? Genau. Da muss ich eine Story erzählen. An der Uni, da gab es so einen Infoabend von diesen verschiedenen Stipendiaten oder wie sagt man da, keine Ahnung, wo sich halt alle vorgestellt haben. Und dann am Ende konnte man halt zu denen hingehen, also jeder hat sich vorgestellt, hatte seine Zeit und dann hatten die alle ihre Stände und von der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich mich, persönlich mich wirklich am dümmsten gefühlt, weil die dann halt so gesagt haben, so, hi, bla bla, ja, wir wollen Frauen und ja, Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir wollen ja Exoten. Und ich denke mir so, what the fuck, Exoten? Die CSU-nahe Stiftung, bei uns war sogar die CSU-nahe Stiftung, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, die hat sogar noch Ausländer gesagt und nicht Menschen mit Migrationshintergrund. Ich meine, damit bin ich wenigstens aufgewachsen. Aber Exoten, was soll das, so ein Kompliment sein oder so eine Scheiße? Weißt du, wie ich meine? Ja, kann ich nicht einfach Mensch sein? So, ja, aber ohne Witz, das ist so krass. Und das höre ich auch mehr. Namensschild mit deinem lateinischen Namen. Und das Witzige ist, das höre ich auch viel öfter von, das hatte ich auch mit dem Rainer Schauder in meinem Video, als der gestern bei mir war. Ich höre das viel öfter von Linken als von Rechten, dieses, oh, du bist was anderes. Weißt du, wie ich meine? So die Konservativen, ja, die fragen dann halt so, ach so, du bist hier geboren, aufgewachsen. Ha ja, dann halt so wie wir, Deutsche halt so. Ja, okay. Und die anderen, die sind immer so voll darauf bedacht, so, oh, deine Identität. Hm. Ich hatte mal so ein Telefongespräch, da wollte ich mir eine Wohnung angucken, und das war so eine ältere Frau. Und dann sage ich so halt meinen hier Kanackennamen und dann sagt sie so, oh, wie heißen Sie? Oh, Entschuldigung, ich, oh, das darf man gar nicht fragen und oh und oh. Und ich so, hä, was? Ich habe das gar nicht gecheckt, warum die so voll mich so mit Samthandschuhen anfasst. Weißt, wie ich mein? Also so, langsam, hä? Geredet. Ja, das so. Ja, so wie ich halt. Ja, aber wie gesagt, aber wie gesagt, so wirklich, die wollte nicht nochmal nach meinem, ich meine, das ist doch ganz normal, wenn ich einen Namen höre, den ich noch nie gehört habe, dann kann ich das ja nicht gleich einordnen, weißt du, wie ich meine? Dann frage ich halt nach, aber die mir noch gesagt hat, so, man darf das ja nicht so sagen, so, hä, was ist denn los? Ja, vor allem, wenn ich mein Nachname, der ist, oh, die Kerl, die meisten Leute verstehen den nicht. Also, wenn ich irgendwo anrufe, wenn ich meinen Namen sage, in 3 Fällen von 5 verstehen die Leute nicht meinen Namen und babbeln dann irgendwas raus. Und mir ist es aber dann in der Regel auch immer egal, weil, keine Ahnung, weißt du, ich will dann irgendwie wie durchkommen beim Telefondienst oder so und dann meine Sachen erledigt bekommen. Aber dann so dieses Samthandschuh-Ding, keine Ahnung, weißt du, das ist dann so, ich weiß nicht, bekommt sich dann wie ein Exot vor. Das sind nochmal 2 verschiedene Sachen, also zum einen natürlich, jemand mit Samthandschuhen angefasst wird, weil er eben nicht normal ist, in Anführungszeichen, was ein Exot ist, in Anführungszeichen, und eine andere Sache, als jemanden so zu ikonisieren, indem man sagt, oh, er ist was anderes, deswegen ist er besonders und deswegen müssen wir ihn so nach vorne stellen. Das sind jetzt natürlich 2 Arten von so einer Art Bevormundung, aber ich glaube, das hat noch unterschiedliche Gründe, warum die Leute das machen. Und ich glaube, jemand, der Samthandschuhe benutzt, da würde ich noch eher, der fühlt sich, glaube ich, eher verunsichert von der generellen, ja, generellen Zeitgeist. Okay. Und jemand, der aber sich hinstellt, sagt, ja, wir wollen dich haben, genau deswegen, weil du ein Exot bist. Das ist irgendwie, das finde ich noch viel, also verwerflicher eigentlich, weil das irgendwie, das klingt für mich immer so nach Zirkus, so als ob man da die fertige Frau hat. So das ist auch dieser Tokenism, da gibt es auch eine geile Geschichte von der Uni, oh Gott, Wien, Salzburg, ich weiß gerade nicht, irgendein Scheiß in Österreich, wo sie auf ihrer Webseite und also die Universität und auf Flyern und sowas immer so, wenn sie Studenten gezeigt haben, immer so ein Bild von einem aus, keine Ahnung, der hatte halt eine dunkle Hautfarbe. Der hat sich so aufgeregt, weil er halt als so Spiegelbild von der diversen Uni dargestellt wurde, was gar nicht der Fall ist. Ich meine, vor allem in Österreich, bitte, ich bitte dich, ein Schwarze, das ist ja sowieso so selten wie noch was, und dann die Uni sich darstellt so, yeah, hier, ein schwarzer Student, das ist normal bei uns, weil wir so offen sind. Ich so, oh ja, Leute, wir wissen's alle, ihr seid so tolerant, ganz toll. Willkommen im Jahr 2016. Ich dachte, hier laufen alle noch mit Hakenkreuz rum und sowas. Das erinnert mich an die Marge Simpson, wo sie mit einer Freundin von ihr drum konkurriert, wer weltoffener ist. Und dann meinte ich so, ja, ich habe einen schwulen Cousin und ich möchte ihm helfen, da aus dem Schrank zu kommen. Und dann sagt die Kirchenfreundin so, ja, wir haben einen Transgender und tralala, weißt du, und dann battlen sie sich so, keine Ahnung. So irgendwie kommt mir das vor, so, weißt du, nach dem Motto, guck mal hier, Benetton-Werbung, ah, beste, weißt du. Und es ist halt wieder das, ich glaube, ich hatte es auch vorhin erwähnt, es ist weniger geht es um diese anderen Personen, es geht mehr um die Selbstprofilierung. Ja. Weißt? Das ist wie wenn ich mich moralisch drüber stelle und Apologet für Islamisten bin. Das ist nicht, weil ich versuche, die Leute zu verstehen, sondern weil man selber denkt, man ist so der Klügste und so eine Scheiße. Weißt du, ich meine, und spricht dann den anderen Agency ab. Das ist ja auch so eine Form von vorauseilendem Gehorsam, so diese Konterreaktion, so, weil Leute sehen natürlich, was passiert, wenn man irgendwie das Bild darstellt, man wäre eben nicht auf der Höhe der Zeit, so ungefähr, und würde eben nicht diese Meinung vertreten oder diese Diversität auf ein Podest erheben, da macht man sich ja zur Zielscheibe. Und ich glaube, das ist natürlich dann der Grund, warum man jedes Mittel nutzt, um irgendwie nach außen so zu wirken, als wäre man der Diverseste und würde alle möglichen Einzelgruppen quasi fördern, egal wie relevant das überhaupt ist für eine Uni zum Beispiel. Ja, genau. Ja, also die haben wahrscheinlich auch Schiss vor den Leuten, die dann da an ihrer Uni sind und irgendwelchen Aktivismus machen. Und da hat man ja letztes Jahr in Amerika gemerkt, ja, welche man das treiben kann. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieses Ding hier, Gunda-Werner-Institut, ist ja sozusagen das allerletzte, ich muss mal sagen, da Feminismus und Geschlechterdemokratie. Also ich glaube, es gibt ein paar christliche Kreationistenschulen, die sinniger sind als dieses Gunda-Werner-Institut. Und ja, die haben sich ja hier letztens... So ein Blaupunkt-Fernseher, den hatte ich mal. Blaupunkt. So nur eine Farbe, so nicht divers. Was ist mit Quadraten? Was ist mit roten Quadraten? Die werden diskriminiert. Naja, wir hatten ja vor 2 Wochen war es, glaube ich, uns mal diese super tolle Mannigfaltig e.V. aus Hannover angeguckt, die ja hier auch eingeladen waren zu dieser komischen Besprechung. Und die hat jetzt hier wohl stattgefunden. Und jetzt, also es geht ja um Widersache brauchen Widerworte, wie reagieren auf Antifeminismus in den Medien. Und ja, da haben wir uns ja vor 2 Wochen schon drüber amüsiert, dass es ja eigentlich, ja, wie viel Antifeminismus gibt es schon in den Medien? Das sind ja eigentlich eher die Ausnahmen. Und die Regel ist ja eigentlich mehr, dass so ein Hashtag da innerhalb von 12 Minuten alle möglichen Online-Ausgaben von Zeitungen und weißt du Teufel nicht, wo landen. Da steht ja also, wie soll man Widersachern eine Bühne bieten? Und die kommen ja also zum Schluss, nein, keine Bühne bieten und nicht auf Diskussion einlassen. Witzig, dieses wow. Pamphlet, dieses haben, das kann man sich auch kostenlos runterladen. Falls ihr sterben wollt, gibt es auch ein Kapitel 124, Antifeminismus und die extreme und neue Rechte. Also dann, das ist halt total geil, weil du hast halt sozusagen wieder genau das Gleiche, wenn du irgendwie Antifeminist in ihrer Definition bist, dann bist du natürlich ein Rechter und wie jeder weiß, ein Rechter ist nicht gut. Ja, ich bin absolut Rassist, das sage ich auch immer meiner chinesischen. Ja, ohne Witz, ich bin rechts, ich hasse meine ganze Familie und sowas. Sag mal, sind die eigentlich dumm oder sowas? Ja, wir hatten den Scheiß geschrieben, ey. Ohne Witz, Hinrich Rosenbrock, was hast denn dabei gedacht? Ohne Scheiß. Der hat wahrscheinlich die Tastatur genommen und dann irgendwie in die Waschmaschine reingeworfen und dann kam halt irgendwie dieses Zeug raus, ey. Ohne Witz. Ich finde das Wort ungern problematisch, aber in dem Fall ist es so, dass man, der Punkt ist ja, sobald in irgendeiner Weise Feminismus oder Positionen des Feminismus kritisiert werden, wird man ja von diesen Leuten direkt in die Kategorie Antifeminist gesteckt und da ist sofort der nächste Schritt rechtes Milieu. Also es gibt ja gar keine Differenzierung mehr dahingehend. Also es war jetzt vor kurzem bei meinen Videos in dem Kommentarbereich, war jetzt nur eine Person, aber die war da etwas vehement gegen das, was ich da so von mir gegeben hatte in meinem Video, wo ich dann sofort als antifeministischer Trollblock quasi deklariert wurde. Also es gab auch gar keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Sachen, die ich gesagt habe, sondern es wurde sofort ein Label draufgesetzt. Und da ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, okay, Antifeminismus, dann wahrscheinlich rechte Positionen. Und damit kann man natürlich auch selbst begründen, warum man keine Diskussionen führen möchte. Das ist halt ein Problem. Und ich meine, argumentativ kann man viel machen, aber ganz ehrlich, also ich habe die Weltanschauung, dass ich mir denke, dass 80-90% der Leute mehr aufs den Stil achten und nicht auf die Argumentation. Deswegen habe ich auch angefangen, zum Beispiel den Begriff Pseudofeministen zu nehmen. Weil es halt auch einfach Pseudo ist, weil meiner Meinung nach, du kannst inhaltlich da nichts reißen, du musst die eigentlich auch selber in eine Ecke stellen. Zwar meiner ja. Meinung nach jetzt nicht böswillig in irgendeine falsche, nur um sie zu diffamieren, sage ich mal, aber schon so, dass die Leute ein Buzzword haben, weißt, wenigstens eins, das wahr ist. Ah, das stimmt. Glaube ich auch, ja. Also es ist hier auf jeden Fall, also wir haben letzte Woche ganz lange darüber gesprochen, über diesen ganzen Krams nochmal wieder, da hatten wir uns auch nochmal wieder diese Hate Speech Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung angeguckt, wo ja auch schon Gamergate drin stand und dieses ganze Zeug und naja, also da kann man das nochmal nachgucken, was wir da alles dazu gesagt haben. Auf jeden Fall finde ich das hier auch lustig. Das Erste, was Ihnen einfällt zu, wie kann man feministische Akteurinnen unterstützen, Solidarität zeigen, Banden bilden. Ja, das können sie gut. Sich vor Diskussionen mit Gleichgesinnten, weil es ja auch eine Gesinnung ist, vorbereiten und präsent sein. Mehr Medienkompetenz für feministische Akteurinnen. Ja, mehr Medienkompetenz. Da haben sie auf jeden Fall viele Leute, die ihnen das beibringen können. Medienkompetenz, das heißt, dass ich dann nur noch Missy Magazin und die Taz lesen darf. Genau, Echo kann man schaffen, das ist das Wichtige. Finde ich gut. Geschlossenes Beispiel des Weltbild. Women's Media Center in den USA, Datenbank von Expertinnen in Genderfragen. Hallo? Ich muss ganz kurz Doktorand auf bei deinem neuen Video gegen den André Teilzeit da. Da Ja. hat doch irgendeiner auf Twitter, ey, ich muss nur das sagen, das war das Geilste, was mir die letzten Monate passiert ist. Der dann geschrieben hat, ja, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs gewesen und habe irgendwie 12 Vergewaltigungen gesehen. Das war Ey, Hagmann, Mann. der war früher in Ah. unseren Gamergate-Streams ganz Oh lange. Mann, Also. das war so geil einfach. Also, fährt so mit dem Auto, guckt nach links, werden vier vergewaltigt, guckt nach rechts. Und der Wenn andere man nur so Teilzeit. Leute wie André Teilzeit konsumiert, dann könnte man vermeinen, dass es wirklich so ist. Also. Ja, ohne Witz, ey. Ja. Aber ja, mit 22 habe ich auch schon die Welt verstanden, weißt. Aber da muss ich auch nochmal echt gratulieren zu dem Video, Dr. Rand. Habe ich auch sehr gelacht. Danke, danke. Ja, ist auch gut, ja. Hinweis einer Teilnehmerin auf Wikiportal Agentin. Glossar des Antifeminismus, Argumentationsmuster etc. als hilfreiches Instrument für Personen, die medienwirksam agieren wollen. Okay. Gucke ich Agentin. mir auch gleich mal an. Keine Ahnung, ist das dann so wie Genosse oder keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, und die anderen, oder die anderen nennt man Kuffar oder keine Ahnung, Kameraden, weißt du, so irgendwie, ich weiß. Ja, der ewige Mann, ne? Der. Ja, der ewige Mann. Ohne Spaß. Die Weisen von Gamergate und der ewige Mann Ja. gegen das Mitmischen in Diskussions- und Foren wie Facebook Grenzen der Belastbarkeit beachten, um Ressourcen zu sparen. Was, Alter, Oh Mann, ey, das klingt ja das wie, hört ja. sich an, wie wirklich so hinter den feindlichen Linien so Genau. abgesetzt, gell? Ja. Ja. Hier so nach dem Motto, ja, aber wahrscheinlich irgendwie, wir haben nicht so viel Meme-Munition. Du musst erstmal das eine Meme reinladen, dann abschießen, dann nochmal gucken, was Naja, geflogen ist. ist ja schon so, dass man ab und zu mal durchhängt und irgendwie, Weißt du, da das kommt die kennen wir doch auch. feministische Hohenpriesterin, weißt du, ins Meeting rein und sagt so: Wir sind im Krieg. Der Krieg ist in euch und um euch herum. Ihr müsst eure Energie sparen. Wir greifen morgen das Patriarchat an. Weißt du, so kommt mir das Morgen wird vor. Facebook genommen. Ey, du könntest fast meinen, dieser Bear Grylls oder wie der heißt, dass der ist so Feminist geworden und hat das Ding dann geschrieben, weißt Ja. Was wolltest Um du sagen, Ressourcen zu sparen, Mordor? muss man sich die Foren genau anschauen, in denen man reagiert. Der direkte Kontakt zum Menschen sei wichtiger. Ja. Facebook nicht von befreundeten AfD-Anhängern trennen, die eigenen Beiträge vielleicht. Feministische Was hat Kommentare deine sind auch AfD das jetzt mit Löschen zu der tun? Kommentare macht Sinn. Setzen die Weiß ich nicht. Antifeminismus mit AfD gleich? Oder wie kommen die jetzt auf diesen Ja, spezifischen? die denken natürlich auch, und da haben sie auch wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht, dass es in der AfD jede Menge Leute gibt, die halt ihrer Ideologie nicht wirklich anhängen. Aber eher aus konservativen Gründen, würde ich jetzt sagen, und aus christlich-konservativen Gründen. Ich glaube, die Frauke Petri wäre für die eigentlich so eine Antifeministin. Okay, das ist jetzt hier dieses Women's Media Center. Feibel, sei ruhig. Keine Ahnung, es. The problem. The problem. Ich lerne nur, was das Problem ist. das Problem, Leute. Was ist das Problem? Okay. There's a crisis of representation in media, ja, was glaubt. Das, sorry, wenn ich das schon sehe, diese quantitative Scheiße, ich weiß nicht, was sollen das jetzt sagen? Ich meine, guck mal, wenn man sich drüber aufregt, dass in Talkshows zu wenig Frauen sind, dann sollte man nicht darüber rumflendern, sollte man gefälligst sagen, woran das liegt. Weißt du, wie ich meine? Also, was ist denn mit denen los eigentlich? Also man beachte ganz unten, 88% der Spieleentwickler sind männlich, obwohl 47% der Blödsinn, Spieler Frauen. Ja, natürlich. Ja, wieder das Blödsinn. Das ist das Gleiche, was die Jennifer Scheurel wieder Dings hier, die hatte auch irgendein Interview, 50% der Gamer sind weiblich, aber nur so und so viel Prozent Entwicklerin. Ja, weißt du, ich meine, ey, was, das ist wie wenn ich sagen würde, ja, warum sind so viele Rennsportfahrer männlich? Es fahren doch 50% der Leute Auto. Weil Frauen das nicht drauf haben, so schnell Auto zu fahren. Sonst würdest du Frauen in der Formel 1 sehen. Das tut mir leid. Weil sie körperlich schwächer sind, aufs Gaspedal zu drücken. Glaubst du, jedes Formel 1-Team würde sich die Finger danach lecken, die erste Frau zu haben, die Grand Prix gewinnen kann? Das wäre nämlich so unbezahlbar. Damit, das ist ein Jackpot. Ja, wenn du die erste Frau an den Start bringst, die einen Grand Prix gewinnt. Ja, aber klar, bisher, aber die muss halt so gut sein, das ist das bisher Problem. Ist keine Frau auch nur in die Nähe von einem erfolgreichen Renneinsatz gekommen. Ah, da gibt es doch die Formel-3-Fahrerin. Ich glaube, das ist sogar eine Deutsche. Nee, ich rede jetzt, aber mal von der Formel 1, weil das ist die Königsklasse. Es gab klar, super Rallye-Fahrerinnen und das und jenes, aber wenn es eine Frau gäbe, die das könnte, würde die morgen einen Vertrag haben. Ja, klar, das meine ich. Das hat nichts mit Geschlechterscheißdreck. Ja, es gab ja auch schon Testfahrerinnen, es gab, glaube ich, in der Geschichte auch schon mal Fahrerinnen, klar, aber die haben halt nichts gerissen. Ja. Ich würde es dann auch nicht mal an den Fähigkeiten generieren. Also, das ist ja eine ganz andere Frage. Ich glaube, es ist vor allem eine Interessens- und Vorliebenfrage. Es gab ja mal diesen Artikel, wo es ums Schachspielen geht. Und das beim Schachspielen generell auch, wo ja körperliche Fähigkeiten komplett ausgeblendet sind. Es geht ja nur um die geistige Anforderung des Schachspielens. Und selbst da sind Frauen, kommen nicht mal im Ansatz an die Leistungen ran, die männliche Athleten, ich sag jetzt mal so, vollbringen. Und da findet man einfach auch, es kann nur daran liegen, dass generell weniger Frauen Interesse daran zeigen, Schach zu spielen und darin gut zu werden. Und dann ist natürlich auch der Pool kleiner von Leuten, die eben, wo dann wirklich eine super perfekte Schachspielerin quasi heraus entstehen kann. Und deswegen findet man generell natürlich da viel weniger Leute, die mit den obersten Klassen mitspielen können. Andere Erklärungen sind zumindest für mich jetzt auch nicht denkbar, warum da zum Beispiel Frauen unterlegen sein sollten. Es sei denn, man will das Argument machen, was es natürlich auch gerade in den sehr rechten Bereichen gibt, dass man wirklich das auf genetische Grundlagen zurückführen will, nach dem Motto, Frauen sind weniger intelligent als Männer, was ja sehr, sehr umstritten und auch überhaupt nicht empirisch gedeckt ist. Also muss es eigentlich eine Form der unterschiedlichen Interessen zum Beispiel sein zwischen Männern und Frauen. Ja, du hast ja aber auch beim Rennfahren jetzt speziell, hast du ja auch noch Vorteile, die Männer unweigerlich haben, zum Beispiel Orientierung, räumliches Vorstellungsvermögen und so, das sind ja Sachen, die sind erwiesen, dass Männer da ein bisschen schneller sind. Und an so einem Punkt wie der Formel 1, wo es um Hundertstel Sekunden geht, da ist dann halt dieser kleine Unterschied ausschlaggebend. Ja. Klar, im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie der Unterschied ist zwischen Formel 3 und Formel 1, wie groß da die Spanne ist, aber es ist ja schon, ich würde sagen, es ist ein ziemlich großer Unterschied. Wenn man jetzt sagen würde, klar, Männer sind an der Top-Spitze, weil sie eben diese körperlichen Vorteile haben, trotzdem würde man Frauen zumindest auch in der Formel 1 finden und nicht irgendwie erst zwei Stufen drunter zum Beispiel. Also dieser extreme Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern, also ich kann mir... Ja, der ist sicher darauf zurückzuführen, dass Frauen halt weniger Interesse oder wie auch immer, oder dass ihnen das Interesse nicht so gegeben wird von ihren Eltern für sowas halt. Und die interessieren sich halt für andere Sachen. Genau. Pferde wegen mir. Ja, also dafür gibt es auf jeden Fall eine Menge Studien, die zumindest diese unterschiedlichen Interessen auch von Geburt an zwischen den Geschlechtern zeigen und das natürlich für den restlichen Lebensverlauf, zum Beispiel von einem Mann, der sich seit seinem 5. Lebensjahr für Technik interessiert oder also für einen Jungen und dann mit Autos spielt und auch irgendwie Interesse daran hat, sich da weiterzubilden und da auch früh anzufangen, quasi da die Fähigkeiten zu entwickeln, was ganz anderes ist als eine Frau, die diese Interessen erst sehr spät entwickelt oder überhaupt, also das ist halt, glaube ich, ein sehr ausschlaggebender Punkt dahingehend. Habe ich mal ein Bild gesehen von einer 6-Jährigen, die ihre beiden Autos zu Bett gebracht hat und zugedeckt. Also das fand ich total lustig eigentlich, so einfach die ja, Idee, dass ich die, das die aber Autos auch wie eine Puppe so ins Bett bringt. Ja, meinen. Aber ist doch cool. Also ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, wir können uns ja alle einig sein, so dass diese Geschlechterrollen an sich, ich meine, das finden wir auch nicht so toll. Ich denke mal, wir sind die meisten oder ich denke mal alle vielleicht so ziemlich liberal. Wenn wir Kinder haben oder auch mal haben werden, dann wollen wir ja, dass die einfach das Beste kriegen sollen, was sie erreichen können, ja, und versuchen zu den Sternen zu greifen. Und dann ist halt wieder, dann kann wir halt wieder dieses Nature versus Nurture. Also wie viel macht die Erziehung aus und wie viel ist genetisch vielleicht bedingt? Keine Ahnung, vielleicht weiß man das auch irgendwie in 100 Jahren nicht, aber dass schon Kultur und soziale, sage ich mal, Unterschiede in den Geschlechterrollen gibt und was du auch gemeint hast, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch auf sowas zurückzuführen sind, dass wir weniger Frauen in spezifischen Branchen haben, aber auch, das darf man nicht vergessen, aber auch andersrum, ja, teilweise ziemlich witzig, weil ein Kumpel von mir, oder was heißt ein Kumpel von mir, ein Bekannter, Erzieher ist oder so, ich glaube Erzieher, die haben Gleichstellungsbeauftragten, die haben eine Frauenquote von über 90% und die haben eine Gleichstellungsbeauftragte für Frauen. Ja, so Sachen halt, weißt. Das ist bei mir im Fachbereich nicht anders. Also wir haben auch Gleichstellungsbeauftragte bei im Schnitt 70-80% weiblichen Studenten. Ich meine, da zu fragen, was der Sinn dahinter ist, das darf man ja auch eigentlich letztendlich gar nicht, aber es ist halt schon eigentlich Lobbyismus für eine geschützte Klasse. Ja, mein Mitbewohner ist auch doch Doktorand, irgendwie so Biozeug, keine Ahnung was genau, oder Biomolekularscheiß oder sowas. Und da war dann in der ersten Sitzung für die neuen Doktoranden, das waren so ungefähr, keine Ahnung, 60, 70 Leute. Und dann ging es da halt auf einmal mit, ja, Frauen in der Wissenschaft, oh, Frauen fördern, Frauen fördern. Es waren 80% Frauen und der saß halt so da so, hä? Was? Warum? Hä? Wie? Weil keiner checkt das. Und das liegt einfach nur daran, und das darf man auch nicht vergessen, Frauen sind genauso machthungrig wie Männer. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist halt sowas, was ich ziemlich gefährlich finde, weil wenn du dir jetzt mal oder von den letzten Jahren die Zahlen anguckst, was also im Durchschnitt Frauen bessere Abiturnoten haben, viel bessere, die mehr besseren Jobs bekommen, bla bla bla und so weiter. Das siehst du halt erst in 20, 30 Jahren, wie das sich dann auf der höheren Ebene auswirkt. Und dann haben wir genau das gleiche Problem, nur auf anderer Ebene, also genau umgekehrt. Ahnung. Also die Leute sind halt zu blöd. Umgekehrt ist es aber doch kein Problem. Es gibt doch keinen Sexismus gegen Männer. Ja. Ach, wir nähern uns den 3 Stunden, Leute. Oh mein Gott. Ja. Das ist hier auf jeden Fall diese lustige Schießhorse. Seite hier, wo man die Expertinnen finden kann. A brain trust. Ah, they all got brain size of squirrel. Das andere habe ich leider nicht gefunden. Also diesen Wiki, den es da angeblich gibt. Nee, habe ich auch nicht gefunden. Ja. Übrigens, nur mal ganz kurz, was mir gerade so einfällt. Ja, da, No Hate Speech. Haben ja auch heute wieder hier so gepostet, so, ja, Sexismus in den Olympischen Spielen. Ich dachte mir so, ja. Weißt, das hat halt wieder, da habe ich auch was dazu geschrieben, aber das hat mal wieder hier meine Erwartungen einfach erfüllt. Ja, es gibt halt bei denen nur Sexismus gegenüber Frauen, weißt. Und das ist halt einfach wie Serdar Simuncu gesagt hat, das ist einfach keine Gleichberechtigung oder sowas. Man flennt nur rum, wenn es der eigenen Gruppe passiert, und das ist dann Lobbyismus. Ja, Lobbyismus oder Rachefeldzug, wenn du es Risse sagen möchtest. Also das Beste im Zusammenhang mit Olympia, was ich dazu gelesen habe, ist jetzt dann lasst uns doch die Trennung aufheben zwischen Männern und Frauen für die Olympischen Spiele, und dann werden wir schon sehen, wenn die alle gleich sind. Ja. Ich finde das gut. Also ich fand das eh schon immer sexistisch, dass man da Unterschiede macht, weil wir sind alle gleich. Es gibt absolut keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist alles nur anerzogen, von vorne bis hin. Bin ich mir jetzt sehr sicher. Nein. Genau. Und das ist hier irgendwie ein Interview mit dem... Ja, mit dem Rauscher von der No Hate Speech. Ja, ist so ein... Das, also eigentlich habe ich das nur reingestellt wegen einem Satz, und das ist in der letzten Frage ganz unten. Also er labert halt über das No Hate Speech Ding und so. Aber was mir ein bisschen Angst macht, ist der letzte Satz. Wir werden im nächsten Jahr auch in Redaktionen gehen und diskutieren, wie man mit Hasskommentaren umgehen sollte. Der nächste Ansatz. Wir machen keine Zensur, aber wir reden halt mal mit den notwendigen Leuten, ne? Ja, also wir möchten die sozialen Netzwerke erreichen, beispielsweise Twitter. Das ist ja auch schon wieder... Die machen einfach viel zu wenig gegen Hetze. Ja, welche Ziele das Ding haben ist halt, wir wissen ja, auf allen Ebenen werden in Zeitungen Leute entlassen, weil Geld fehlt. Jede Zeitung hat weniger Auflage. Wenn es eine Zeitung gibt, die Auflagensteigerung hat, dann ist es so irgendwie der schwarze Schwan oder ein Einhorn, was durchs Feld rennt. Und dann kommen Leute her und denken sich, das Beste, was die jetzt brauchen, ist eine Stelle für jemanden, der Dünnschiss den ganzen Tag quatschen tut. Weißt du, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, aber das verzahnt sich dann prima. Die können dann gleich ein Laser-Sushi-Seminar buchen zur Diversität am Arbeitsplatz, damit sie lernen, dass man auch chronisch Kranke und Übergewichtige unbedingt einstellen muss, um die Gesellschaft abzubilden. Wahrscheinlich kannst du hier auch schlechter bezahlen, weil die einfach keinen vernünftigen journalistischen Abschluss haben, sondern wahrscheinlich nur Gender Studies oder ähnliches studiert haben, was ja nicht sehr viel wert ist. Also spart man da auch nochmal Geld. Mhm. Win-win. Ich finde das. Weil lassen Sie sich wohl von uns nicht beeindrucken, sehe ich hier. Oh. Schade. Ja, aber er meint doch Hater, von denen lässt er sich nicht beeindrucken. Wir sind ja Leute, die konstruktive gemeint, Kritik. Ach so, du meinst, der nennt uns Hater. Ja, na klar. Aber wir stellen doch nur freundliche Fragen, so wie es Hate definiert. Ja. Nee, also. Marsaffe, der meint speziell dich, du Hatero. Jetzt hast du mich aber gedoxt. Oh Gott. Das finde ich auch gut hier. Ich war vorher nicht bei den Deutschen, als Journalist war ich in verschiedenen Medien tätig und natürlich auch privat im Netz unterwegs. Dort habe ich gemerkt, wie leicht Hass entsteht, ja, bei dir selber, oder wie es zu Hasskommentaren kommen kann, weil du welche geschrieben hast oder was. Oh Mann, ey. Jeder Hasskommentar ist einer zu viel. Ja, keine Ahnung, aber Leute, die in Afrika an Cholera sterben, das ist in Ordnung, aber Hasskommentare müssen raus aus dem Internet. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht. Hasskommentare darüber, dass Leute in Afrika an Cholera sterben, müssen zuerst aus dem Internet. Ja, das stimmt. Böse Cholera. Weißt, ich find's so krass, ja, aus meiner Generation war das so, ey, nach dem Abi oder was weiß ich, nach der Schule habe ich mich bei der Deutschen Entwicklungshilfe beworben und was weiß ich, und dann gehen die in andere Länder, keine Ahnung, und jetzt ist es so, no hate speech im Internet, wuhu, was ist das, ich check das nicht, wie heißt der David, Rauscher. Sammy David Rauscher. Ey, ohne Scheiß, was ist... Ich check das nicht. Wie alt ist denn der? 18 oder so. So sieht denn der nämlich auf 24. Oh mein Gott, Alter, echt. Und gut, dann sehe ich einen Artikel mit Stephen Fry auf der gleichen Seite. Ey, Stephen Fry hätte den wahrscheinlich ein Mikrofon in die Fresse gehauen. Für den Blödsinn, den er da verzapft. Vielleicht ist er in einem Haushalt groß geworden, wo Blei in den Wasserleitungen ist. Das kannst du halt auch nicht wissen. Weißt du, ich keine Ahnung. Ich komme ursprünglich aus Michigan. Nachher ist es noch ableistisch, was wir hier machen. Alles, was du machst, ist ableistisch. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, war hier die Interessengemeinschaft jungen Männer und Väter. Die wollte sich ja anmelden zu den Donnerstagsgesprächen im Bundestag mit den Obleuten, die hier für das Familienministerium, für den Ausschuss zuständig sind. Und haben dann nur gesagt gekriegt, nee, keine Zeit. Und wurden irgendwie verwiesen an so eine Stelle, wo sie sich wohl schon ein paar Mal irgendwie mit denen da und die halt nicht antworten, wenn sie denen nur schreiben. Ah, die Ablehnung ist noch ein bisschen saftiger als nur keine Zeit. Da steht ja auch, wir erwarten durch ein Gespräch mit der Interessengemeinschaft, auch im Hinblick auf die weitere Agenda des Ausschusses für diese Wahlperiode, keinen für unsere Arbeit relevanten Erkenntnis gewinnen. Das heißt, euer Scheiß geht uns am Arsch vorbei. Das heißt nicht nur, wir haben keine Zeit für euren Mist, sondern es ist uns auch egal. Ja, das ist 9.336 Euro jeden Monat. Oh Gott. So, die andere Seite der Medaille zu diesen, ja, wie ich sie mittlerweile nenne, Big Vagina, ne, also die ganzen Frauen. Finde ich aber, Big Vagina ist gut. Die da einfach, ja, alle möglichen Gesetze diktieren können und ihr eigenes Ministerium haben. Und, ja. Auf der anderen Seite sieht das dann so aus. Was ich auch noch ganz lustig fand, was ich die Woche über gefunden habe, diese Kahane-Bewegung in Israel. Was? Ja, es gibt hier so eine Bewegung, die heißt Kahane. Nach so einem Rabbi. Ja, was? Und da geht es irgendwie darum, halt die Araber aus Israel zu vertreiben. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was ich davon finden halten soll, aber Kahane. Eine Scheiße. Das ist wahrscheinlich das hebräische Kahane lebt. Das ist dieser Rabbi Kahane, der wann war das? Das war so ein, der war glaube ich auch in der Politik. Ach ja, das noch. Ach, ja. Oh Mann, Alter, Leute, geht doch weg ohne Scheiß, ey. Das ist so krass. Weißt du, hörst das nur von Leuten. Das ist einfach, wie hat das Slavoj Žižek das gesagt? Der hat das ganz geil gesagt. Ich glaube nicht privilegierten Positionen, aber du hörst diesen Scheiß meistens nur von Leuten, die denken, die denken halt, was irgendwie rassistisch wäre. Also die denken halt für die Ausländer, sage ich mal. Ja, fick dich echt. Ja, das ist echt so lächerlich. Der Kraut hat ein ziemlich gutes Thema, Video zu dem Thema gemacht auf dem, als Gastding auf dem Channel von Mr. Rapsian, wo er halt so die europäische kulinarische Kultur hernimmt, wo das Wiener Schnitzel herkommt und die Käsekreiner und so und wie sich das entwickelt hat und dass es nur mit diesem europäischen, also in Europa gibt es nur so viel geile, abwechslungsreiche Sachen, weil wir uns halt austauschen. Ich meine, klar, es gibt italienische Spaghetti, original, und es gibt aber auch diese deutschen Spaghetti, die ich einfach gerne esse. Ne? Mit mehr Hack und ein bisschen weniger Tomate. Und also es ist, befruchtet sich doch alles. Es ist völlig lächerlich. Warum? Ich habe auch schon Sushi gemacht. Ich habe mich kein Stück schlecht dabei gefühlt, weil ich weiß, jeder Japaner würde wahrscheinlich sagen, cool, du probierst es selber. Ja, warum nicht? Weil du ein Shitlord bist. Ja. Fuck you, Lena Dunham, echt. Ey, ich hab da auch mal in der Vorlesung ging's um Integration in Essen und dann wurden mir so Perspektiven gezeigt, deshalb, wo ich Sachen über den Döner gehört habe. Ja, Döner wird meistens von Männern zubereitet, bla bla bla. Und das heißt das und das und das. So, okay. Hashtag Döner ist gleich Patriarchat. Döner, Matsch und Börek, Brei, Bomber. Nein, das hätte Julia so nicht gesagt. Augen auf beim Dönerkauf, nicht, dass man nachher noch das Patriarchat unterstützt. Der einzige Grund, warum ich zum Beispiel diese freie Meinungsäußerung in Amerika so geil finde, ist, du kannst echt einfach Dampf ablassen und einfach gerade zu solchen Leuten sagen, so bist du eigentlich behindert oder du Idiot. du sparst, hoffentlich stirbst du und sowas. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, was weil, du meinst. Ey, die hauen Sachen, warte kurz, die hauen Sachen, du wirst als, weißt du, kannst als irgendwie subtiler Rassist dargestellt werden und was weiß ich, und als der größte Idiot, aber du darfst dich irgendwie rhetorisch nicht wehren. Weißt du, wie ich meine? Aber dir werden Sachen vorgeworfen irgendwie und das ist dann total legal. Weißt, weil es in irgendeinem Konstrukt erklärt wird, ja, du bist ja ein Sexist, aber du weißt das gar nicht, weil, Ja, und der lustige Trick, den sie vor allen Dingen auch machen, ist, dass sie immer keine Namen nennen. Das wird dann irgendwie so ganz schwammig. Also wenn man jetzt so richtig welche raushaut, dann geht das immer irgendwie so gegen nicht näher definierte Personen. Halt irgendwie die Gruppe, die Männer und so weiter und so fort. Aber es wird halt nie gesagt, Person XY, weil der könnte ja dann kommen und sagen, nee, das sehe ich überhaupt gar nicht so und die, ja, verleugnet mich hier oder so. Ne? Aber solange wie man halt nur irgendwie sagt, ja, dass es GEMA geht und das ist alles schlecht und so, ohne jetzt zu sagen, der eine Typ davon, der macht dies und das, da kommen die halt damit durch mit dem Scheiß, ne? Apropos durchkommen mit dem Scheiß, soll er dann irgendwann Schluss machen? Nein, ja, ohne Witz. Gute Vorlage. Ich hab Hunger. Ja, ich hab auch Hunger. Ja, ich nein, ich sagen, hab der Doktorand wollte, glaube ich, was sagen noch. Oder kann das sein? Nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Was soll das heißen? Ja, okay. Ja, hallo Chat und sowas und die sich's noch alle angucken. Wäre geil, wenn ihr vielleicht auf meinem Kanal Sally's Game, That's Okay reinschauen würdet. Paar Gaming-Sachen, neulich jetzt zum Beispiel mit dem Rainer Schauder war bei mir zu Gast. Mach auch ein paar Sachen gegen Religion und diese ganzen Pseudo-Feministen. Also wäre ganz cool, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und beleidigt mich bitte ganz oft, damit ich mich freuen kann. Für Patreon-Bucks. Ja, genau, für Patreon, bitte. Damit ich will einfach nur ein höheres Patreon-Geld als Insert Moin haben. Ja, jetzt kann ich auch noch ganz kurz was sagen. Also, wenn ihr auf meinem Channel vorbeischauen wollt, der Doktorand auf YouTube oder auch auf Twitter oder auf meinem Blog WordPress, nee, Doktorand, derdoktorand.wordpress.com. Wenn ihr da mehr Sachen lesen wollt, wo ich mir hauptsächlich feministische Themen momentan, aber vor allem aus der wissenschaftlichen Perspektive angucke, gerade wenn Studien rangezogen werden, die meistens kompletter Müll sind, dann nehme ich die auseinander und schaue mir da mal genau an, was da eigentlich gemacht wurde, oder ich schaue mir die Argumentation an, mit der bestimmte Sachen vorgebracht werden und zerlege die so ein bisschen, um zu zeigen, wie lächerlich das oftmals alles ist. Und das mit sehr gewählten Worten. Ja, sind wir durch, oder? Ja, sind wir durch. Alt-Right Gamer, willst du noch was sagen? Nee, ich bin jetzt eigentlich nur noch mal kurz zurück für den Afterstream gekommen. Okay. Afterstream. Ja. Sally's gay and that's okay. Oh, sexy. Ja, Kinders da draußen, lasst euch nicht gendern oder so. Immer schön Hate Speechen, aber lasst den Hass im Internet, tragt ihn nicht nach draußen. Ach so, eventuell noch eine Folgeempfehlung, und zwar auf Twitter hatespeech.de. Ist noch ein bisschen unklar, wer dahinter steckt. Einige Tweets sind aber ganz witzig, kann man sich mal antun. Und damit haut rein und so. Bis dann. Tschüss. Tschüss.